Wow, wow, wow. Ich darf jeden heute Abend recht herzlich begrüßen zum Intensivabend, ne? Und Intensivabend ist intensiv, genau. Seid ihr bereit für einen intensiven Abend? Ja, da vorne, da ist schon bereit. Da hinten auch, seid ihr auch bereit? Halleluja. Ich darf auch jeden recht herzlich am Livestream begrüßen. Auch für dich wird es heute ein starker Abend, das kann ich sagen. Gott ist da, Gott ist Geist, Gott ist überall. Und er ist einfach phänomenal. Genau, ich hatte gestern war es, glaube ich, habe ich gebetet, Zeit mit Gott verbracht. Und dann hatte ich so dieses Wort, ich hoffe, ich kriege das heute raus. Gott ist in dir Bewusstsein. Ich hatte auf einmal dieses Wort, sei dir bewusst, Gott ist in dir Bewusstsein. Und es war so stark da, Gott ist in mir, Gott ist auch in dir. Ab dem Zeitpunkt, wo du Jesus aufgenommen hast, ist Gott in dir. Also heute Abend, wenn du auch jetzt hier zuguckst, Gott ist in dir. Hab dieses Gott ist in dir Bewusstsein. Das ist wirklich was Starkes, ne? Der Feind, die Umstände wollen uns abhalten. Sie wollen uns abhalten von Gottesdiensten, von dem Leben in der Herrlichkeit, vom Leben im Überfluss, vom Leben im Geistlichen, ne? Und da brauchen wir wirklich dieses Gott ist in dir Bewusstsein, weil wir stehen über den Dingen. In 1. Johannes 4, Vers 4 heißt es, Kinder, ihr seid aus Gott und habt jene überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Gott ist in dir. Gott ist in dir und in mir. Und wenn wir jetzt dann reinsteigen in diesen Intensivabend, auch schon beim Lobpreis, hab dieses Bewusstsein. Gott ist nicht irgendwo. Vielleicht fühlst du dich heute Abend auch so ein bisschen schlapp oder keine Ahnung, ein bisschen abgelenkt von deinen Herausforderungen oder hast noch mit deinen Gedanken zu kämpfen. Aber ich sag dir, Gott ist in dir. Hab dieses Bewusstsein heute Abend, steig wirklich gleich ein, du brauchst nicht noch irgendwie, der Pastor hat es vor kurzem auch nochmal gepredigt, du musst nicht irgendwie jetzt ein Loch in den Himmel reinreißen oder irgendwas jetzt hier machen, sondern Gott ist nah bei dir, auch wenn du es vielleicht gerade nicht fühlst, aber Gott ist in dir. Und wenn wir jetzt damit in diesen Intensivabend heute Abend starten, mit diesem Bewusstsein in Lobpreis reingehen, in die Worte, was nachher auch die einzelnen Prediger haben, wenn du das mit diesem Bewusstsein reingehst, ne, dann brauchst du kein Loch mehr in den Himmel reinreißen, weil Gott ist bei dir, er wird bei dir wirken, er wird genau dich heute Abend auch persönlich dir begegnen mit all den Bedürfnissen, was du hast. Seid ihr bereit da dafür? Halleluja! Dann lasst uns aufstehen, ihr wisst ja, Maske auf, singen nein, aber summen ja und mitgehen auf jeden Fall. Halleluja! Lasst uns starten. Ja, wir legen jetzt einfach alles ab und wir freuen uns in Jesus. Wir freuen uns in seiner Gegenwart. Wir freuen uns einfach an ihm. Und diese Freude kann uns wirklich keiner nehmen. Jeden Tag freue ich mich sehr an deiner Gegenwart. Jeden Tag freue ich mich sehr an deinem Wort. Okay. Echte Liebe. Danke, Jesus. Wenn die Liebe da ist, dann ist auch der Himmel da. Danke, dass du da bist, dass die Liebe da ist, dass deine Gegenwart da ist, in uns drin. Halleluja. Danke, Jesus. Danke. Ja, wir wollen dich wirklich anbeten, Jesus. Wir wollen dich preisen. Wir wollen die Liebe anbeten, weil du, Jesus, die Liebe bist. preise ihn mit deinem Herzen. Halleluja, erhebe ihn. Oh, wir lieben dich, Jesus. Danke für deine Liebe, die hier ist. Danke für deine Liebe zu uns, Herr. Und wir erwidern deine Liebe, Herr. Und wir sagen, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich über alles andere in der Welt. Du bist so gut zu uns. Du bist so wunderbar, so perfekt, so genial zu uns und für uns. Wir lieben dich in alle Ewigkeit. Oh, sag ihm, dass du ihn liebst. Es ist nicht eine Sache des Gefühls. Liebe ist nicht eine Sache des Gefühls, sondern Liebe ist eine Entscheidung deines Herzens. Aufgrund dessen, was du erkennst, wer er ist, entscheidest du dich, ihn zu lieben. Aufgrund dessen, wer du erkennst, dass er ist, dass du erkennst, dass er dich zuerst geliebt hat, dass er für dich ist, wer kann gegen dich sein? Aus dieser Erkenntnis heraus erhebt sich dein Herz zu ihm in Liebe. Halleluja. Und du sagst, ich liebe dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Oh, wir lieben dich, Jesus. Sag es ihm, ich liebe dich, Jesus. Halleluja. Oh, wir werden motiviert von dieser Liebe. Also alles, was wir tun, tun wir aus Liebe zu ihm, weil er uns zuerst geliebt hat. Also aus Liebe zu ihm dienen wir ihm. Aus Liebe zu ihm bauen wir sein Reich. Aus Liebe zu ihm dienen wir den Menschen. Aus Liebe zu ihm lassen wir unser Herz zerbrechen für die Kranken, für die Gebundenen, für die Verlorenen und strecken uns danach aus, ihr Herz zu berühren. Aus Liebe zu ihm. Also aus Liebe zu ihm. Aus Liebe zu ihm gibst du Worte der Erkenntnis weiter. Aus Liebe zu ihm gibst du Worte der Weisheit weiter. Aus Liebe zu ihm gibst du Worte der Weissagung weiter, um Menschen aufzuerbauen, Menschen zu stärken, Menschen zu ermutigen. Aus Liebe zu ihm predigst du. Halleluja, du predigst das Wort aus Liebe zu ihm. Das ist dein Motiv, das ist dein einziges Motiv. Das sollte dein einziges Motiv sein. Also sag ihm, ich liebe dich, Jesus. Oh, ich liebe dich, Jesus. Und ich bin so begeistert von dir. Und weil ich so begeistert bin von dir und weil ich dich so sehr liebe, gebe ich alles hinein in dein Reich. Gebe ich alles hinein an Kraft, an Energie, an Weisheit, an Inspiration, an Finanzen, alles. Ich gebe alles hinein in dein Reich, weil ich dich liebe. Ich bin motiviert. Oh, bist du motiviert? Halleluja. Wer ist motiviert, für sein Reich wirksam zu werden? Wer ist motiviert, ihm zu dienen? Also, wer ist motiviert, Kranke zu heilen, Gebundene zu befreien, Menschen, die am Boden sind, zu ermutigen und aufzurichten? Weißt du, aus Liebe zu ihm, weil du einfach so begeistert bist von ihm, sagst du, Herr, lass mich ein Kanal sein. Lass mich ein Kanal sein für deine Liebe zu den Menschen. Lass mich ein Kanal sein für Heilung. Lass mich ein Kanal sein für Befreiung. Lass mich ein Kanal sein für die Kraft Gottes. Lass mich ein Kanal sein für das Wort Gottes. Lass mich ein Kanal sein für Worte der Erkenntnis und Worte der Weisheit und Worte der Ermutigung. Lass mich ein Kanal sein. Streck dich aus. Gott möchte jeden einzelnen von uns heute Abend hier ein Kanal sein lassen. Ein Kanal sein lassen für sein Wirken. Er möchte durch jeden Einzelnen hier heute Abend andere segnen, andere aufbauen, andere heilen, andere stärken, andere befreien. Durch jeden Einzelnen hier, wenn ihr zusammenkommt, sagt das Wort Gottes, dann hat ein jeder etwas. Der eine hat ein Wort der Ermutigung, der andere hat eine Gabe der Heilung, der andere hat eine Predigt, der dritte hat eine Weissagung. Halleluja. Für die Menschen um uns herum, für die Menschen hier heute Abend, für die Menschen über Livestream. Halleluja, Halleluja. Wir wollen ein Kanal sein für seine Liebe. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich habe den Eindruck, dass eine Frau zuhört und du hast eine große Not in Bezug auf deine Kinder. Und du weißt nicht, wie das werden soll mit deinen Kindern, zwar mit allen deinen Kindern. Ich glaube, es sind zwei oder drei mindestens. Und du hast eine große Not. Aber wie wird es mit deinen Kindern? Du kannst nicht sehen, wie wird es gut werden in meinem Leben? Wie wird es in Ordnung kommen? Wie komme ich klar mit dieser Situation mit meinen Kindern? Und es hat dich niedergedrückt. Und es ist so, wie wenn es ständig präsent ist. Und eigentlich auch nachts, wenn du nicht schlafen kannst, dann dreht sich alles darum. Und heute Abend möchte Jesus dich freisetzen, wirklich von diesem Joch, das auf deiner Schulter liegt. Und er möchte dir sagen, ich kümmere mich um deine Kinder. Ich kümmere mich um deine Situation. Ich habe deine Situation gesehen. Ist es jemand, der live hier ist, oder ist es jemand, der über Livestream dabei ist? Wenn du live hier bist, streck einfach deine Hand aus. Halleluja. Ansonsten ist es jemand, der über Livestream zuschaut. Weil ich sehe einfach ganz klar, einfach da ist ein Joch, das auf deiner Schulter gelegen hat. Ein Joch in Bezug auf deine Kinder. Ein Joch der Verantwortlichkeit. Ein Joch der Not. Ein Joch der Sorgen. Und ich sage jetzt in dem Namen Jesu Christi, dieses Joch ist zerbrochen. In Jesu Christi Namen. Gott sagt zu dir, ich kümmere mich um deine Kinder. Wirf alle deine Sorgen auf mich, denn ich sorge für dich. Halleluja, sei frei und los davon. In dem Namen Jesus. Oh ja, empfang seine Liebe gerade jetzt. Wenn du über Livestream zuschaust und dieses Wort ist für dich, dann streck einfach deine Hände aus. Lass es einfach durch dich hindurch fließen. Halleluja, auch wenn du später noch diese Botschaft hörst, lass es durch dich hindurch fließen, jetzt in dem Namen Jesus. Weil da ist das Wort der Ermutigung vom Thron Gottes für dich. In Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Und dann glaube ich noch, dass eine Frau, und du hast ein Problem mit einer Krankheit, die sich Fibromyalgie nennt. Schmerzen immer wieder am ganzen Körper, und Gott möchte dich freisetzen von diesem Joch. Gott möchte dich heilen von diesem Joch. Gott möchte dich befreien. Ist es jemand live hier mit dem Problem der Fibromyalgie, oder ist es jemand über Livestream? Wenn du live hier bist und du hast diese Schmerzen, immer wiederkehrende Schmerzen an unterschiedlichen Stellen deines Körpers, vielleicht hast du nicht die Diagnose Fibromyalgie, aber das ist es letztendlich, was dahinter steckt. Dann streck einfach deine Hand aus, wenn dich das betrifft, wenn du hier im Raum bist. Okay, zwei Personen. Okay, steht einfach auf. Halleluja. Halleluja. Lass dich von der Kraft Gottes berühren, wenn es für dich ist, die du über Livestream zuschaust. Dann auch in dem Namen Jesu Christi. Vater, ich setze jetzt deine Kraft, ich setze jetzt deinen Geist frei. Und in dem Namen Jesu Christi erkläre ich das Joch der Fibromyalgie jetzt wird zerbrochen in dem Namen Jesu Christi. Und wo dieses Joch auf dich gelegt worden ist und wo dieses Joch sich auf dich gelegt hat aufgrund einer dämonischen Macht, die in dein Leben gekommen ist vor einigen Jahren, in dem Namen Jesu Christi, da gehe ich jetzt an gegen diese dämonische Macht, und ich befehle diesem Geist, jetzt dich zu verlassen, in dem Namen Jesus. Ich befehle diesen Schmerzen, jetzt dich zu verlassen. In dem Namen Jesu Christi. In dem Namen Jesu Christi. Streck deine Hände aus und empfang es. In dem Namen von Jesus. Halleluja. Da ist die Kraft Gottes. Oh, da ist die befreiende. Da ist die heilende Kraft Gottes. Und wir sagen in dem Namen Jesus, diese Not erhebt sich nicht noch einmal. Diese Schmerzen weichen und sie gehen für immer. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Empfang seine Kraft. Empfang seine Kraft. Oh, es ist seine Liebe, die dich berührt heute Abend. Halleluja. Das sind weitere Menschen, die Gott berühren möchte. Berühren möchte in Nöten, seelische Nöte, körperliche Nöte, Schwierigkeiten in deinem Leben. Du brauchst Ermutigung, du brauchst Heilung, du brauchst Befreiung. Was auch immer es ist, eine Situation, die Minus war, muss sich zum Plus wenden. Du brauchst vielleicht ein Wunder. Personen brauchen ein Wunder. Und ich glaube, dass Gott einfach Einzelnen hier heute Abend Worte zuteilt, Worte der Erkenntnis, Worte der Weissagung, Worte der Ermutigung einfach für einzelne Personen oder auch für mehrere Personen oder auch für uns alle einfach, die wirklich, die Atmosphäre in unserem Leben verändern, die Sicht verändern, die Situation verändern, die Wunder hervorbringen. Halleluja. Streck dich einfach aus, gerade jetzt. Sei ein Kanal, weißt du, aus Liebe zu Jesus. Sei ein Kanal für seine Ermutigung. Sei ein Kanal für seine Worte der Erkenntnis. Sei ein Kanal für seine Worte der Ermutigung. Sei ein Kanal für seine Heilung und seine Befreiung. Wenn Gott dir ein Wort zeigt, wenn Gott dir einen Eindruck zeigt, dann komm einfach nach vorne. Hier sind zwei desinfizierte Mikrofone vorbereitet. Komm einfach nach vorne und du kannst einfach dieses Wort weitergeben in Jesu Christi Namen. Halleluja, was er dir gezeigt hat. Halleluja, haben wir noch ein zweites Mikrofon? Halleluja, okay. Also ich sah einmal dein Geburtsdatum und dann sah ich... Also ich wusste, dass es dann deins war. Und ich sah... Was, mein Geburtsdatum? Dein Geburtsdatum, ach so, ja. Oh, okay. Und dann sah ich daneben vier Bücher. Und, das wusstest du aber im Natürlichen, was meinst du? Ja, das wusste ich auch im Natürlichen. Und dann sah ich vier Bücher und sah auch die Sprache. Und das war mein erstes Buch. Und ich habe so den Eindruck, dass Gott das in Französisch übersetzen wird, in Spanisch. Das erste Buch? Ja. Das ist schon übersetzt. Ach so. Oh. In Spanisch übersetzen wird, also ich okay, habe auch das Wort Spanisch da gesehen, Russisch und Hebräisch. Russisch und Hebräisch, okay. Russisch ist noch nicht, Hebräisch auch noch nicht, okay. Und? Aber auch Französisch, Chinesisch, Englisch, Deutsch und Rumänisch ist es schon übersetzt. Und weil wir ja da in der Reise sind, in der Herrlichkeit, habe ich für uns als Bewegung noch ein Bild bekommen. Und zwar sah ich einmal Deutschland als Flagge und es war finster. Und ich sah, wie Gott ein Herzstück, ein riesengroßes Herzstück genommen hat, mitten in Deutschland eingepflanzt hat. Und plötzlich sah ich unsere Bewegung. Ich sah, wo wir alle positioniert waren. Wir hatten auf einmal alle so ein Liebesherz gehabt. Und auf einmal hat Gott eine neue Positionierung von uns gemacht. Also auch ein Gebetsfeuer neu ausgegossen. Und da, wo wir standen, überall waren Gebete ausgebrochen wie noch nie. Und es entstand ein Flächenbrand. Und aus diesem Flächenbrand heraus kam die Herrlichkeit und hat sich wie ein Baldachin über Deutschland gelegt. Und da, wo wir waren, kamen Leute herein und haben das gesehen. Und es wurde erfüllt und es wurde mit Lobpreis erfüllt. Und die Gebete von uns, die waren nicht zu stoppen. Und dann haben wir uns hier getroffen. Und das war wie eine geballte Ladung von Liebe, von Freude und von Herrlichkeit. Halleluja. Wow. Preist den Herrn. Woo. Halleluja. So stark. Halleluja. Wer hat noch ein Wort der Ermutigung gehabt oder auch ein Wort der Erkenntnis für Heilung oder Befreiung für irgendetwas, was Gott tun möchte? Kommt einfach nach vorne, einfach beim Wolfgang das andere Mikro abholen, genau, und weitergeben, was er gezeigt hat. Ja, ich hatte im Lobpreis eine Frau gesehen, eine ältere Frau, die hatte ein Nachthemd an und sie war etwas entmutigt, ja, und traurig auch über ihre Situation. Und es kann jetzt nicht hier sein, weil hier hat jetzt niemand ein Nachthemd an. genau, und dieser Frau möchte ich einfach sagen, freue dich am Herrn. Also eine Frau, die über Livestream jetzt schon, genau, im Nachthemd ist, okay. Genau. Alles, ja, klar. Halleluja, ja, und dieser Frau möchte ich einfach sagen, freue dich am Herrn, denn er ist deine Stärke. Amen. Genau. Schreib uns eine E-Mail, wenn dich das betroffen hat, gerade dieses Wort als Bestätigung, an wunder@glorylife.de. Schreib uns einfach eine E-Mail. Halleluja. Und ich habe gesehen, diese Überflutung durch Deutschland, von Norden nach Süden gegangen. Und da war ein so Ritter, einfach, also ich denke, das ist ein großer Engel, ja, eine goldene Rüstung. Und dann ein großes Schwert. Und dieser Moment, als er das Schwert hochgehoben hat, dass die schwarz gekleideten Menschen, was kleine, so wie Mäuschen, auf verschiedene Seiten geflogen, Osten und Westen. Und das ist wirklich, das war gerade, das ist, was Menschen unmöglich in Auge unmöglich, aber das ist wirklich diese Gegenwart und das ist wirklich diese Dunkelheit von Osten, von Westen geht weg. Von Deutschland. Amen. Halleluja, preis den Herrn. Danke, Jesus. Christian? Ja, ich denke, das ist am Livestream, aber ich kriege das Bild nicht mehr raus. Ich habe einen Jäger gesehen, also du bist vom Beruf wohl Jäger. und irgendwie habe ich, hier gibt es keinen Jäger, oder? Ist hier jemand Jäger? Live? Nur Sammler. Nein, ich hab wirklich da einen Jäger gesehen. Also du musst vom Beruf Jäger sein und du hattest so einen Einschnitt in deinem Leben, wirklich eine Situation. Ich weiß jetzt nicht, ob es Krankheit ist oder Beziehung oder in der Beziehung. Auf jeden Fall, du hattest da so ein einschneidiges Erlebnis und das ist wie eine Wand bei dir und du weißt gar nicht mehr, wo oben und unten ist. Aber Gott hat mir so gesagt, ich soll weitergeben, Gott ist für dich. Fokussiere dich einfach auf ihn und es wird alles gut und es wird besser, wie es vorher war, und du sollst einfach nur auf ihn vertrauen. Amen. Genau. Halleluja. Also, der Jäger über Livestream, schreib uns einfach schnell eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Ich denke, das kann wahrscheinlich auch ein Hobby sein, Jäger, das muss nicht der Hauptberuf sein, weil oft ist es ja Jäger so einfach so eine nebenberufliche Tätigkeit. Also, wenn dich das betrifft, das Wort, schreib uns einfach eine E-Mail, wunder@glorylife.de. Okay, wer hat noch ein Wort der Erkenntnis gehabt für jemand oder für mehrere Personen zur Heilung, zur Befreiung, was auch immer es ist? Ja. Ich habe einen Mann, der ist 46 Jahre alt und der hat am linken Fuß, der hat Schuhgröße 46 und hat am linken Fuß einen Fersensporn. Also ein Mann, nicht 46 Jahre alt, sondern Schuhgröße 46 und hat am linken Fuß einen Fersensporn. Okay, ist da jemand live hier? 46 wirst du schnell wissen, ob du. Nein, nicht 46 Jahre alt. Schuhgröße 46, ja. Und hat am linken Fuß einen Fersensporn. Am linken Fuß einen Fersensporn. Ist da jemand live hier dabei? Wenn nicht, dann ist für jemand Livestream. Dann bet für die Person. Genau, dann befehlen wir jetzt diesem Fersensporn, deinen Fuß zu verlassen. Der löst sich jetzt auf, verschwindet in Jesu Namen und kommt nie mehr wieder. Ja. Amen. In Jesu Namen. Halleluja. Yes. Preis den Herrn. Amen. Schreib uns eine E-Mail, wenn es für dich war. Schuhgröße 46, Fersensporn. Halleluja. Preis den Herrn. Wer hat noch ein Wort gehabt? Gib's weiter. Kommt einfach nach vorne, wenn ihr ein Wort habt. Also ich habe auch ein Wort für dich, Pastor Georg. Oh, und zwar, heute bin ich dran. Heute bist du dran. Und es war so in mir, dass Abraham war ein Freund Gottes. Mhm. Das wissen wir ja. Und dass der Herr sagt, du bist ein Freund Gottes. Mhm. Du bist wirklich ein Freund Gottes, mit denen er austauscht, also diese Wertschätzung, dieses Wort, was du uns über Amerika weitergegeben hast, weißt du? Für mich war das so diese Intimität, diese Beziehung, die du mit ihm hast. Und er sagt wirklich, du bist ein Freund, bist ein ganz kostbarer Freund für ihn. Du bist ein Kanal, jetzt nicht nur für uns, sondern für Deutschland, für Amerika und drüber hinaus. Und der Herr hat Freude an deinem Leben. Amen. Oh, danke, danke. Halleluja, danke Jesus. Halleluja, danke Vater. Halleluja. Hat noch jemand ein Wort gehabt, ein Wort der Erkenntnis? Halleluja. Oh, preis den Herrn. Wenn jemand ein wichtiges Wort empfängt, wenn du über Livestream zuschaust, kannst du uns auch eine E-Mail schreiben an wunder@glorylife.de. Wir können es dann, ich kann es während hier vorne gepredigt wird, kann ich es lesen und dann kann ich es nachher gegebenenfalls weitergeben. Halleluja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit dem Wort Gottes. Irina beginnt zu predigen und dann werden wir von verschiedenen Kanälen, Halleluja, Söhnen und Töchtern das Wort Gottes hören. Gebt mal der Irina einen kräftigen Applaus. Halleluja. Und Halleluja. Oh, wie wunderbar ist es in Gottes Gegenwart. Es gibt auch nichts Besseres. Da fährst du auf, ja, da fährst du auf, da wird dein Herz voll. Also nicht, dass es vorher ganz leer war, aber es wird noch voller. Es wird noch voller, es wird frisch, es wird gespült, es wird reich. Halleluja. Weil Gott liebt es und Gott liebt es, wenn wir zusammenkommen. Gott liebt es, einfach wenn wir ja, in die Versammlung kommen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn preisen. Einfach aus dieser Liebesverbindung, aus dieser Liebesbeziehung zu ihm. Und er hat so Gutes. Streck dich gerade nochmal aus. Ich empfinde, da sind wirklich noch Geschenke. Halleluja, der für dich hat. Und Vater, ich danke dir, auch am Livestream hat er die für dich, kannst dich ausstrecken und nimm wirklich seine göttlichen Geschenke. Herr, wir nehmen deine göttlichen Geschenke heute, ganz konkret, ganz real. Nehmen wir deine Geschenke, Herr, der Himmel hängt in dem Fall nicht nur voller Geigen, sondern voller Geschenke. Wenn du eine Geige möchtest, ja, Halleluja, vielleicht spricht der Herr zu dir. Spiel Geige. Ich warte noch auf eine, meinem Lobpreisteam. Halleluja. Oh, Vater, wir danken dir. Wir danken dir, dass du so gut bist. Weißt du, dass Gott so gut ist? Dass wir ihn niemals überschätzen können. Dass wir niemals denken können, boah, jetzt kommt er ans Ende mit seinen Möglichkeiten. Weil Gott kommt nicht ans Ende mit seinen Möglichkeiten. Weißt du, wo unsere Möglichkeiten aufhören, da beginnt Gott erst. Da sagt Gott, jetzt fange ich an, wenn wir ihn lassen. Wenn wir sagen, ja Herr, ich nehme nicht meine beschränkten Möglichkeiten, sondern ich nehme deine Möglichkeiten. Halleluja, weil die sind noch viel größer als meine menschlichen. Dann freut er sich und er sagt, ja, das mache ich. Ich beantworte ihr Gebet, ich beantworte den Hunger meines Volkes, weil da ist ein Hunger. Ich spüre, da ist ein Hunger in seinem Volk, der in dieser Zeit einfach noch stärker wird. Und Gott sagt, ja, fach diesen Hunger nach mehr an, weil da ist mehr vom Heiligen Geist da. Das mehr vom Heiligen Geist. Und ich spüre, er möchte, dass wir uns wirklich vorbereiten, mehr von ihm zu nehmen, weil wir können, Realität ist, ohne ihn nichts tun. Wir können ohne ihn nichts tun, nichts, was von Dauer ist, nichts, was beständig ist, nichts, was Bestand hat. Aber mit ihm können wir alles tun. Mit ihm hat unser Leben Sinn, hat unser Leben Ziel, hat unser Leben Ausrichtung. Halleluja, können wir über uns hinauswachsen. Wer möchte über sich hinauswachsen? Dass du Dinge tust, dass du selber überrascht bist und sagst, boah, das hätte ich ja nie gedacht, dass ich es wage, aufs Wasser zu gehen und Fallschirm zu springen zum Beispiel. Ich warte noch drauf. Halleluja. Nein, kein Druck. Ich mache es auch erst im Himmel, glaube ich. Da ganz sicher. Da machen wir das alle zusammen, okay? Halleluja. Gibt auch noch viele schöne Dinge, die wir da machen können. Halleluja. Aber dieses Leben, das er dir gegeben hat, das er uns gegeben hat, möchte gelebt werden. Also ich sagte, ich möchte mein Leben ausschöpfen. Ich möchte nicht am Ende des Lebens irgendwie sagen, mein Becher war immer nur irgendwie halb voll. Sondern ich möchte ein Leben leben, wo mein Becher überfließt. Fließt dein Becher über. Halleluja, mein Becher fließt über. Das ist ein Lebensstil, eine Haltung, die David schon hatte. Und sein Becher floss über. Und das im alten Bund, ist der Hammer. Und wir haben heute die Fülle des Heiligen Geistes. Und wir nehmen aus dieser Fülle des Heiligen Geistes, weil wir brauchen jeden Tag eine frische Erfüllung. Das heißt in Epheser 5, 18 folgende. Und betrinkt euch nicht mit Wein, worin Ausschweifung ist, oder sonst ruiniert ihr euer Leben. Lasst euch stattdessen vom Heiligen Geist erfüllen. Immer wieder neu. Wie macht ihr das? Singt zueinander oder summt einander momentan. Psalmen und Loblieder zu. Geistliche Lieder. Und singt und spielt dem Herrn mit eurem Herzen. Also das geht im Herzen. Siehst du, geht das sowieso. Ohne Lautstärke. Und dann heißt es, und dank Gott dem Vater zu jeder Zeit für alles im Namen unseres Herrn Jesus Christus. So werden wir voll mit dem Heiligen Geist. Wir lassen nicht zu, dass irgendwas anderes kommt, außer wirklich Lobgesang. Dank, Dank. Hast du dem Vater heute schon gedankt, dass du lebst, dass du jetzt lebst? Wow, das liebt er. Weißt du, Danksagung toucht sein Herz, weil wir es nicht selbstverständlich nehmen. Wie so viele in diesem Land oder in der westlichen Welt und denken, naja, das haben wir uns so selber erarbeitet. Aber ich sag dir, ohne die Gnade Gottes, sieh dir unsere Geschichte an, diese Gnade Gottes auf Deutschland, ist doch der Hammer, diese Gnade auf Deutschland und auch auf der ganzen westlichen Welt. Halleluja. Und ich sage dir, das Meer vom Heiligen Geist, das Meer, da liegt was in der Luft. Ich kann es so stark spüren. Da liegt Meer vom Heiligen Geist in der Luft, der uns transformiert, der uns neu erfüllt, der uns ausrichtet, der uns auf nochmal andere Ebenen bringt. Der Herrlichkeit, der Kraft, der Fülle, des Friedens, der Freude, seiner Liebe, wo alles leicht ist. Oh, wo alles leicht ist. Wo alles leicht ist, weißt du, er wollte noch nie ein schweres Leben. Das ist letztlich nur, wenn wir die Seele gehen, dann wird es schwierig, dann wird alles sehr schwer. Aber wenn wir eine Stufe höher gehen in unser wahres Sein, das wahre Sein ist der Geist Gottes, der Geist ist unser Geist und der mit dem Geist Gottes in Einheit ist. Weißt du, dein Geist, unser Geist ist aus dem Vater geboren und wir sind eins mit ihm. Wow, und deshalb steht uns alles zur Verfügung, was er hat. Und deshalb können wir voll sein mit dem Heiligen Geist, und zwar 24 Stunden. Und er gibt uns Leitung und er gibt uns Führung, er gibt uns Wegweisung, die ganze Zeit. Halleluja, dass du nicht fragen musst, dass du nicht rumwandern musst, sondern dass du weißt, der Heilige Geist ist mit mir, er führt mich, er leitet mich. Ich gebe ihm Autorität in meinem Leben. Ich sage, ja, Heiliger Geist, nicht mehr ich bin der Chef hier von meinem Tagesablauf, von dem, was ich mache, sondern Heiliger Geist, ich gebe dir die Kontrolle über mein Leben. Ich gebe dir die Kontrolle über meine Gedanken. Halleluja. Leg mal deine Hand auf den Kopf und sag, Herr, ich gebe dir die Kontrolle über meine Gedanken. Alles, was gut und rein und liebenswert ist, das denke ich und darüber denke ich nach. Und über all die Dinge, die der Feind macht, denke ich nicht nach. Halleluja. Sondern ich habe viel zu viel damit zu tun, über das nachzudenken, was du tust. Halleluja. Ich bin viel zu viel beschäftigt, über meinen Herrn nachzudenken und das, was er an wunderbaren Dingen tut. Da kann ich gar nicht meine Zeit verschwenden. Weißt du, wir haben nur 24 Stunden. Das ist jetzt auch nicht so viel jeden Tag. Haben wir diese kostbare Zeit, um darüber nachzudenken, was Gott macht, was er in dieser Zeit macht. Und ich sage dir, er macht viel in dieser Zeit. Er arbeitet im Untergrund, er arbeitet an den Herzen, er arbeitet an deinem Herz. Er macht dich immer stabiler, sodass jeder wirklich aus dieser Zeit doppelt, dreifach, tausendfach so stark hervorkommt. Das glaube ich für jeden, der einfach Kurs hält, der einfach sagt, ja, Heiliger Geist, füll mich jeden Tag neu. Ich gebe mich dir hin. Ich unterordne meine Gedanken in erster Linie. Aus den Gedanken kommen Worte, kommen Handlungen. Unterordne ich dir. Weißt du, dann wirst du als der Stärkste, Wunderbarste hervorkommen, der du natürlich im Geist schon bist, aber auch im Wandel. Wow, wird jeder sagen, boah, ist der stark geworden, ist sie stark geworden. Und es sind Personen, die so voll sind vom Heiligen Geist, oh, dass es aus allen Poren rausfließt. Oh, Halleluja. Sag mal, ich bin eine Person, aus der Heilige Geist komplett herausfließt. Meine Gedanken sind dem Heiligen Geist unterstellt. Ich spreche Worte der Liebe und der Wahrheit und des Glaubens. Und ich tue die Werke, die Jesus getan hat. Und sogar noch größere darüber hinaus. Wow! Ist der Hammer, weil der Heilige Geist jetzt ausgegossen ist in Fülle, in seinen ganzen Leib. Und diese Armee, die steht jetzt auf in dieser Zeit voll mit Gott. Ja, wir reden einander die guten Dinge zu, wir erzählen einander die Zeugnisse Gottes, wir singen einander oder summen einander zu. Halleluja, wir haben ein dankbares Herz. Wir lassen uns das dankbare Herz nicht klauen, sondern, weißt du, abends im Bett, du kannst dich hinlegen und sagen, Herr, einfach, wofür kann ich heute dankbar sein? Und dann zählst du ihm auf und sagst einfach, Herr, ich bin dankbar. Und da wirst du gut schlafen. Das ist ein super Tipp gegen Schlaflosigkeit. Dank einfach dem Herrn. Dank dem Herrn. Zähl auf, worüber du alles dankbar bist. Es freut ihn und es bringt dir Frieden, weil du bist in dieser Einheit mit Gott. weil das ist das, was er möchte, dass wir eins sind von unserem ganzen Wesen, eins mit ihm, voll mit ihm, voll mit ihm, voll des Feuers des Heiligen Geistes. Halleluja, Amen. Ja, es liegt was in der Luft. Ich habe es vorher im Lobpreis gesehen. Da haben sie hinter dem Lobpreisteam Engel aufgestellt und die machten mit Trommeln so einen Trommelwirbel. Und es galt aber nicht zum Gericht, sondern zu einer Kundgebung. Ja? Und das, was Gott kundmachen möchte, ist sein Wesen. So, wie er wirklich ist. Weil ich glaube, da draußen in der Welt, da herrscht ein total falsches Bild über Gott. Ja, was man da gerade im Internet auch lesen kann, da guckt man am besten nicht hin. Da gucke ich lieber in meine Bibel rein. Und ich glaube, die Menschen müssen wirklich hören, wie Gott ist. Ja, und die Israeliten, die haben es auch nicht gewusst. Ja, die haben es auch nicht gewusst, wie Gott wirklich ist. Ja, die waren in Ägypten, waren in der Sklaverei, waren Sklaven, die hatten nicht gewusst, dass es einen Gott gibt und dass es so einen Gott gibt. Ja? Und wenn ich es richtig weiß, waren die 400 Jahre in der Sklaverei. Ja, 400 Jahre, die hatten ein Herz eines Sklaven. Ja? Die hatten die Mentalität sogar eines Sklaven, ja? die sie immer weiter gereicht haben von Generation zu Generation. Und jetzt holt Gott sie da raus und geht mit ihnen in die Wüste. Und sie haben das erstmal lernen und verstehen müssen, wie Gott ist und dass er Gutes für sie möchte. Und er hat ihnen die Gebote gegeben, als Schutz und als Sicherheit, wo sie sich dran festhalten können, wie sie erleben können, wenn sie das tun, dann erleben sie Gott in ihrer Mitte. Und dass er Gutes für sie möchte. Und ich stelle mir dann vor, wie da auch dann so Vorsteher von dem Volk dann waren und andere dann darauf hingewiesen haben, hey, haltet die Gebote, weil dann geht es uns allen gut. Ja? Und wir haben ja gerade auch so eine ähnliche Lage. Ja? Wir haben Maßnahmen bekommen, die sollen uns nicht knechten. Die sollen uns nicht versklaven, ja, die sollen uns schützen. Und zwar alle Menschen, dass wir ein Wohl wieder haben können, dass wir Leben haben können, dass Menschen nicht sterben müssen. Ja, und ich habe vor vielen Jahren, als ich meinen Mann kennengelernt habe, hat mir Gott auch so eine Empfehlung gegeben. Er hat es nicht gesagt, also das ist jetzt dein Mann, den heirate ich und fertig. Sondern er hat gesagt, schau dir doch mal den an, was hältst du von dem? Ich kannte ihn da noch gar nicht und habe mir dann den Kerl mal angeschaut und habe gedacht, ja Herr, so könnte ich mir meinen Mann vorstellen. Ja, und so war es auch mit den Geboten. Ja, Gott hat eine Empfehlung weitergegeben, wie ihr Leben wirklich gelingen kann. Und dann kam der Zeitpunkt, ja, sie waren so zwischendrin, zwischen dem, was sie erlebt haben in der Wüste und was noch weiter zurückliegt und dem, was jetzt kommt, ja, das neue Land, ja, in das sie jetzt hineinziehen dürfen. Und Gott hat dann gesagt, ihr habt die Wahl, ob es ein gutes Leben wird, ja. Nicht Gott setzt die Wahl, ja, und auch nicht andere Menschen, ja, so meinen ja manche jetzt gerade auch da draußen in der Welt, ja, dass dass wir Menschen keine Wahl haben, wir müssen uns ja an alles halten jetzt, Aber du hast eine Wahl, wie frei du unter den Maßnahmen bist, ja, wie es dir geht. Ja, darüber entscheidest du. Da entscheiden nicht die Politiker darüber und da entscheiden auch nicht andere Menschen. Ja. Und so hat er es auch zu den Israeliten gesagt, ihr habt die Wahl. Heute stelle ich euch vor die Wahl zwischen Leben und Tod, zwischen Segen und Fluch. Der Himmel und die Erde sind meine Zeugen. Ja, er hat sich gleich noch Zeugen genommen. Der Himmel und die Erde sind seine Zeugen. Ja, ja. Wir dürfen wählen. Und es schreibt uns keiner vor. Aber er sagt, wenn wir uns für ihn entscheiden und für seinen Weg, dann wird es immer gut. Und so habe ich es damals mit meinem Mann auch gemacht. Ich habe gedacht, wenn Gott so eine Empfehlung weitergibt, ist es gut, diesen Mann zu heiraten. Und ich kann wirklich sagen, es sind fast 20 Jahre. Ich habe, ja, also mein Mann gehört zu den freundlichsten Menschen, die ich je getroffen habe. Ja, wenn andere schon am Ausflippen sind, hält der noch die Ruhe. Ja, den holt nichts so leicht aus der Ruhe raus. Und er spricht immer freundlich mit Menschen, nie über den Ton hinaus. Ja, und das schätze ich ganz arg. Und ich weiß, ja, es war eine gute Wahl. Ja, und so sagt jetzt Gott es auch zu den Israeliten, dass es eine gute Wahl ist, wenn wir uns auf ihn verlassen, wenn wir ihn wählen. Und dann kommt eine ganze Liste, und zwar steht es im 5. Mose 30, also in dem ganzen Kapitel, wie es ihnen gehen wird, wenn sie die Wahl für ihn treffen, wenn sie sich immer wieder auf ihn verlassen, genau, und ihm glauben. Er sagt, er wird euch noch wohlhabender und zahlreicher machen als eure Vorfahren. Das hört sich doch schon ganz gut an. Ja, er sagt dann auch, er reinigt ihre Herzen, ja, damit ihr ihn aufrichtig und mit aller Kraft liebt und am Leben bleibt. Das hört sich ja schon nach dem Neuen Testament an, ja. Gott hat es auch für die Israeliten schon gemacht, ja. Er hat gesagt, ich lege mein Wort in euren Mund, ja. Also die Gesetze, die sind nicht schwer für euch, die zu halten, ja. Die sind jetzt nicht, ihr müsst jetzt nicht zum Himmel aufsteigen, sie herunterziehen und ihr müsst nicht übers Meer fahren, um sie herbeizuholen, ja, sondern ich lege es euch im Mund und in euer Herz hinein. Es ist nicht schwer für euch, ja. Und das fand ich auch stark, weil wenn man dann mal so liest, so die Gesetze, da denkt man schon, wow, wie gut, dass wir das nehmen müssen, ja. Also, dass Gott ja schon alles gemacht hat durch Jesus am Kreuz, ja. Und er sagt es aber schon ganz am Anfang von der Bibel zum Volk Israel auch, es ist nicht schwer, ja. Und das hat mich total begeistert. Und was sagt er dann noch? Der Herr, euer Gott, wird euch Erfolg schenken bei allem, was ihr tut. Wow, das können wir auch brauchen. Ja, vielleicht auch so mancher Geschäftsmann kann das gerade auch brauchen, ja, Erfolg. Ja, und dann geht's weiter. Er wird euch viele Kinder, unzählige Jungtiere sowie reiche Ernte schenken. Der Herr wird sich wieder an euch freuen und euch Gutes tun. Er tut uns Gutes, ja. Wenn wir aufrichtig und mit aller Kraft, ja, uns ihm zuwenden. Und jetzt haben wir ja so viel Zeit, uns ihm zuzuwenden. Ja? Ich glaube, viele Menschen haben gedacht, naja, wenn man mal richtig viel Zeit hat, dann kann ich mich auch um Gott kümmern. Dann will ich auch mal in der Bibel lesen. Ja? Und jetzt haben wir viel Zeit. Ja? Und die können wir nutzen, jetzt wirklich in diese Gemeinschaft zu gehen, in diese Gegenwart Gottes zu gehen. Ja? Ich mache das manchmal, wenn ich in der Küche bin, dann schalte ich Lobpreismusik an und dann mache ich Lobpreis. Und dann bin ich da so drin, dass dann meine Töpfe manchmal so überkochen, sprudel, sprudel. Ja, und ich glaube, so möchte der Herr auch aus uns heraus sprudeln, ja. Damit die Menschen einfach sehen, wie er ist. Aber dazu müssen wir eine Wahl treffen, ja. Wir müssen uns dafür entscheiden. Ihm die Erlaubnis geben, ja, sprudel aus mir heraus noch mehr. Genau. Und ja, und das Wunderbare ist einfach, dass all das, was in seinem Wort hier drin steht, das gilt für uns. Ja? Wir dürfen das wirklich in Anspruch nehmen. Erfolg, ja? Eine reiche Ernte, ja? Und wirklich ein gutes Leben. Genau, und dazu möchte er uns ermutigen und auch die Menschen, denen wir begegnen. Amen. Halleluja. Du hast gehört, du hast die Entscheidung. Du kannst dich entscheiden im Leben, du kannst dich entscheiden pro Tag, du kannst dich entscheiden pro Stunde. Für was entscheidest du dich? Entscheidest du dich für das Gott in dir Bewusstsein? Oder entscheidest du dich, heute bin ich mal wieder ein Mensch? Ja, bist du von göttlicher Natur oder bist du Mensch? Bist du im Weltlichen oder bist du im Geistlichen? Bist du im Natürlichen oder bist du im Übernatürlichen? Du entscheidest dich. Es ist deine Entscheidung. Gott hat alles vollbracht. Jesus hat alles vollbracht am Kreuz. Er hat den Weg für dich freigemacht. Wir haben gehört, du musst den Himmel nicht mehr da ein Loch reinreißen, damit du durchkommst. Ne? Du musst nicht durchbrechen, du bist der Durchbrecher. Ne? Da steht nichts mehr da. Du bist über jeder Gewalt, über allem durch Jesus, weil du lebst in ihm und er lebt in dir. Welches Bewusstsein hast du? Hast du das Bewusstsein, dass wirklich Gott in dir lebt? Hast du das Bewusstsein, dass du wirklich übernatürlich bist? Ja? Gucken wir uns nochmal den Garten Eden an. Ja, da gab es Flüsse, da gab es Bäume. Teile davon waren natürlich, andere waren davon übernatürlich. Das Natürliche, beziehungsweise das Übernatürliche hat das Natürliche getroffen. Das Übernatürliche ist mit dem Natürlichen verschmolzen und hat das Natürliche übernatürlich gemacht. Du bist aus Gott geboren. Eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur. Du bist übernatürlich. Und wenn du auf der Welt unterwegs bist, trifft das Übernatürliche das Natürliche. Du bist übernatürlich. Für dich ist es nicht mehr natürlich. Für dich gelten die Gesetze in dem Sinne nicht mehr, die physikalischen, die Herausforderungen, die Leid, den Mangel, weil das Übernatürliche das Natürliche trifft. Und ich sag dir, das Übernatürliche, und das heißt schon das Wort über, steht über dem Natürlichen. Also übernatürlich heißt über dem Natürlichen. Das heißt, deine Kraft, deine Stärke, deine Macht ist unbegrenzt. Alles ist dir möglich, dem, der da glaubt. Weil der in dir lebt, größer ist als der in der Welt ist. Und weil er alles vollbracht hat. Aber welche Einstellung hast du? Lebst du dieses Natürliche oder lebst du dieses Übernatürliche? Für was entscheidest du dich? Und ich sag dir, die Entscheidung triffst du nicht nur einmal in deinem Leben, die triffst du zwar da, wenn du Jesus als deinen Herrn annimmst, dann triffst du schon mal die erste große Entscheidung, überhaupt in das Übernatürliche reinzukommen, aber dann triffst du sie eigentlich die ganze Zeit. Immer wenn ein Gedanke kommt, immer wenn eine Herausforderung kommt, dann triffst du die Entscheidung. Wer bin ich? Was gehört mir? Was tut die Herausforderung mit mir in dem Moment? Lasse ich mich wie ein Grashalm hin und her schwanken? Gehe ich einmal rechts, einmal links, einmal vor, einmal zurück? Oder sage ich zu der Herausforderung, nein, du bringst mich nicht ins Wanken, weil ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, dass ich aus Gott geboren bin. Ich weiß, dass ich sein Kind bin. Ich weiß, dass der für mich ist, der größer ist als alles andere. Ich weiß es. Und diese Herausforderung bringt mich nicht heraus. Denn ich weiß, dass im Wort Gottes steht, alle Dinge dienen mir zum Besten. Die, die Gott lieben. Ich weiß, dass ich im Triumphzug herausgehen werde aus dieser Situation, als Sieger herausgehen werde. Weil Jesus hat es überwunden. Jesus hat die Welt überwunden. Jesus hat jede Herausforderung überwunden, die du tun musst. Aber es ist an deiner Entscheidung. Kämpfst du selber? Bist du selber in diesem Bereich, also in diesem weltlichen Bereich, kämpfst du gegen Riesen oder gehst du ins Übernatürliche? Und dann bist du der Riese, sage ich dir. Und es gibt nichts Größeres. Weil Jesus ist höher als jede Gewalt. Jesus ist höher als jedes Fürstentum. Jesus ist höher als alles andere. Und du bist in ihm. Und er ist in dir. Begegne Herausforderungen übernatürlich. Wisst ihr, oft sind wir zu zaghaft. Ne? Also der... Oft sind wir wirklich zu zaghaft. Der Teufel kommt, er raubt dir Geld, er bringt Angst in dein Leben rein, er bringt dir Sorgen in dein Leben rein, er macht Beziehungen kaputt, er bringt Krankheit und. Und was machen wir? Wenn es noch gut läuft, oh Herr, warum? Ne? Sind die meisten Gebete, die im Himmel ankommen? Herr, warum ich? Herr, warum? Warum lässt du das zu? Warum, Herr? Oh, mir geht's so schlecht. Und ich spreche jetzt vielleicht nicht von kleinen Herausforderungen, aber wenn große Herausforderungen kommen, ist das Erste, was wir beten, Herr, warum? Ne? Also ich glaube, wenn Gott da ein Buch führt, ne, dann sind die meisten Gebete, die oben ankommen, Herr, warum? Meine Lieben, wir sind zu zaghaft. Wir sind wirklich zu zaghaft. Da kommt einer daher und will dir alles wegnehmen. Und was machst du? Du heulst. Ich übertreibe es jetzt ein bisschen. Entschuldigung, also nimm es mir nicht übel. Ich übertreibe es jetzt. Du heulst, du wimmerst und weißt nicht mehr, wo oben und unten ist. Ne? Dabei lebt der Größere in dir. Das Einzige, was du tun musst, ist sagen, nein, nein, hier und nicht weiter. Der Größere lebt in mir. Das ist jetzt genug, was du hier schon angerichtet hast. Ab jetzt geht der Weg andersrum. Du verschwindest aus dieser Situation. Ich habe keinen Mangel. Ich bin reich. Ich bin gesund, weil Gott in mir lebt. Ich bin von göttlicher Natur. Du hast kein Anrecht. Ich bin aus dem Reich der Finsternis in das Reich seines Sohnes versetzt. Du hast kein Anrecht. Lass ihn doch nicht in dein Leben reinkommen. Lass ihn doch nicht dein Leben zerstören. Lass dir doch nicht rauben, was dir gehört. Sag nein, nein, nein. Nicht warum. Warum, Gott? Warum? Gott lässt es nicht zu. Er hat dir die Autorität gegeben. Er hat dir die Autorität gegeben. Und das muss unser Bewusstsein sein. Nein? Das heißt nicht, dass du jetzt voll, ich bin der Größte, was wollt ihr alle von mir? Nein, wir wandeln in Liebe, Liebe gegenüber unseren Nächsten. Ja, du bist der Größte, weil der Größte lebt in dir. Aber das heißt nicht, dass du nicht mehr in Liebe wandelst. Aber die meisten, die verdrehen das so ein bisschen und sagen, Bei Mitmenschen, boah, hast du den gesehen? Hast du den gesehen, was der gemacht hat? Ha, am Sonntag im Gottesdienst, da war der überhaupt dabei, ne? Und hier und da und das läuft schief und das kann ich ja gar nicht leiden bei dem und so wie der ist, ne? Und dann kommt der Teufel und raubt einem irgendwas und da sagen sie nichts. Ne? Die meisten gehen, also was heißt die meisten? Viele gehen noch gegen Mitmenschen, gegen ihre eigenen Brüder und Schwestern, da können sie auch und boah, und da können sie sich voll reinsteigern und wenn der Teufel kommt, seien sie taghaft und warum und wieso, ne? Es ist ein bisschen verschoben alles. Ne? Also wir sollten nicht gegen unsere Mitmenschen gehen, wir sollten nicht gegen Fleisch und Blut gehen, ne? Sondern unsere ganze Konzentration und unser ganzes Ding, was da so sich aufbäumt, geht gegen den Teufel und nicht gegen deine Geschwister oder irgendjemanden in der Gemeinde oder irgendwelche Menschen. Es ist das, was da dahinter steckt. Es ist der Teufel, der da dahinter steckt. Und meine Lieben, da gilt es, unsere Autorität in unsere Autorität reinzugehen, weil er hat ja schon verloren. Wir müssen nicht gegen Menschen gehen. Wir müssen uns nicht aufregen, wenn beim Autofahren oder was weiß ich was, in der Arbeit oder wo auch immer. Wir müssen uns nicht aufregen. Nein. Müssen wir nicht. Sag mal, müssen wir nicht. Ja, das klang noch nicht ganz so überzeugend. Müssen wir nicht. Gut. Aber wenn der Teufel kommt, dann hört auf, zaghaft zu sein. Dann steht auf und sagt nein. Und dann wirklich mal nein. Ne? Manche schreien im Auto alles zusammen und denen fällt alles ein. Aber wenn der Teufel kommt und ihnen was raubt, dann ist halt so. Ja, nee, ist halt nicht so. Ne? Also da gilt es, Veränderung herbeizurufen. Da gilt es wirklich aufzustehen und zu sagen, nein, jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Ja? Und so bringen wir das Übernatürliche nicht nur in deinem Leben, ne, sondern auch das Übernatürliche für andere Menschen in diese Welt hinein. Und wisst ihr, viele Menschen haben es gerade wirklich nötig, diese übernatürliche Erfahrung zu machen, diese Liebe zu erfahren. Wisst ihr, du kannst kein Fernseher, du kannst keine Zeitung, du kannst kein Internet mehr aufmachen, ohne dass dir irgendwas Schlechtes ins Gesicht springt. Es sind ja nur noch schlechte Nachrichten. Also mal abgesehen davon, dass die Nachrichten davor auch schon nicht so gut waren. Weil vielleicht sollte man mal irgendwie gute Nachrichten, ja, das Neue Testament, aber irgendwie einen Sender mal machen, der wohl nur gute Nachrichten bringt. Also das wär echt mal gut, wenn das jemand auf dem Herzen hat. Ich würde mich mal freuen, weil du wirst ja nur noch mit Schlechten irgendwie zugemüllt. Und wenn du Jesus nicht hast, wenn du diese Liebe nicht hast, wenn du nicht weißt, wer du bist, dann ist die Gefahr groß, dass es dich übernimmt. Und da ist es wirklich auch für uns jetzt an der Zeit, diese Liebe, dieses Übernatürliche wirklich in die Welt reinzubringen. Wenn du am Arbeitsplatz noch bist, bring es in deinen Arbeitsplatz noch rein. Wenn du Homeoffice machst und Besprechungen hast, bring es da noch rein. Wie gesagt, lasst uns nicht gegen Menschen gehen. Lasst uns nicht gegen unsere eigenen Brüder und Schwestern gehen, sondern lasst uns wirklich aufstehen und gegen den gehen, der das Ganze angezettelt hat, nämlich der Teufel, in dem Bewusstsein, dass er besiegt ist und dass der in uns lebt, größer ist. Halleluja. Amen. Genau, musst auch mal Nein sagen können. Ich muss gerade, als der Christian davon erzählt hat, muss ich so ein bisschen dran denken. Also ich habe jetzt selber keine Kinder, aber ich habe einen Neffen. Und bei so kleinen Kindern, da ist es auch so, da reicht es nicht immer, einmal Nein zu sagen. Das ist, habe ich so ein bisschen schon mitbekommen dann. Aber was ich dann so gemerkt habe, ist, wenn mein Neffe versteht, du hast Nein gesagt und der kriegt dich auch nicht mehr umgedreht. Dann ist durch. Dann ist wirklich, also wenn du weißt, wenn er weiß, du stehst auf deinem Nein, dann ist durch. Und habe ich sogar, ich meine, sollte mal einen Mittagsschlaf machen und ich glaube, ich habe danach mitbekommen, der macht eigentlich gar keinen Mittagsschlaf mehr, aber irgendwie, das hab ich mehr gebraucht als er in dem Zeitpunkt. Und da habe ich da drauf gepocht und habe klar gemacht, nee, jetzt ist Mittagsschlaf und irgendwann war es dann durch. Und weißt du, so mit Sachen, wenn Sachen gegen dich ankommen, weißt du, mit dem Teufel gehen wir meistens so ganz anders um. So, dann kommt er so, ja, und wir sagen, nein, will ich eigentlich nicht. Und dann sagt er doch und dann, ja, okay. Nein, du musst da ein bisschen hin und her, weißt du, kennst du, als Kind hat man das immer so, nein, doch. Das ging dann immer hin und her. Und weißt du, wenn aber klar ist, der steht auf seinem Nein, dann war es durch, dann hat man aufgegeben. Weißt du, musst eine klare Position einnehmen und das ist, musst du wirklich machen. Das siehst du auch, finde ich, in der Geschichte siehst du es immer wieder bei so, wenn es so Kriegssituationen oder irgendwelche Sachen gab, du hast immer gesehen, diejenigen, die sich hingestellt haben und gesagt, wir stehen auf dem Stand und wir lassen uns da nicht beschwichtigen, weißt du, sie haben es ja bei den Deutschen, bei den Nazis, die haben es ja immer versucht, die haben sich erst ein Land nach dem anderen gekrapscht und dann haben die anderen erstmal gesagt, okay, lass mir es halt mal machen. Aber in dem Moment, wo sie gesagt haben, nee, hier ist die Grenze und hier geht es nicht weiter, in dem Moment ist dann auch Schluss. Und genau so musst du es machen. Du musst einfach sagen, hey, hier ist Schluss, hier ist Ende. Und weißt du, ich meine, am besten, du setzt die Grenze ziemlich weit vorne, weil du weißt, es läuft ja eh irgendwo da drauf hinaus. Genau. Wollte eigentlich über was ganz anderes reden, aber ich habe 1. Johannes 3, heißt es, 1 bis 3. Seht, welche Liebe der Vater uns gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Sag mal, ich bin ein Kind Gottes. Und dann heißt es in Vers 2, Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Genau, also wenn das wirklich alles offenbar wird, dann sind wir so, wie er, heißt es. Also sind wir wirklich wie er. Das heißt ja auch in 1. Johannes 4, 17, so wie er ist, sind wir in dieser Welt. Und da steht ja auch, dass wir, wenn wir es sehen werden, also wir werden ihn sehen und dann sehen wir das wie in einem Spiegel. Das heißt ja auch im Korintherbrief steht es ja davon, dass durchs Anschauen seiner Herrlichkeit wir ins selbe Bild verwandelt werden. Und das ist wirklich, du musst da einfach nur drauf schauen und dann kommt es auch mehr und mehr hervor. Und heißt dann im Vers 3 weiter, und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie auch jener rein ist. Und ich glaube, wenn wir einfach da drauf schauen und da drin bleiben, und dann geht es auch nämlich weiter in Vers 5 bis 6, habe ich da noch drauf, und ihr wisst, dass er offenbar geworden, dass er offenbart worden ist, damit er die Sünden wegnimmt, und Sünde ist nicht in ihm. Und jetzt, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Das heißt, Johannes geht hier sogar so weit, dass er sagt, hey, wenn du in ihm bleibst, dann sündigst du gar nicht. Also gar nicht. So nicht im Sinne von, ja, okay, ab und zu hat man noch so seinen kleinen Fehler, den man macht. Nein, er sagt, wenn du in ihm bleibst, dann sündigst du gar nicht. Null. Komm an. Und ich glaube, das heißt ja schon mal, dass es möglich ist. Es ist nicht so ein Ding, so ein Idealbild, das wir vielleicht irgendwann erreichen werden. Er sagt hier, wer in ihm bleibt, sündigt nicht. Das heißt, du musst auch nicht irgendwie eine Strategie machen, du musst nicht alle möglichen Gebote in- und auswendig kennen und irgendwelche Prinzipien entwickeln, die umzusetzen. Du musst einfach nur in ihm bleiben. Und die Frage ist jetzt dann halt, wie bleibe ich in ihm? Weil ich meine, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vielleicht seid ihr schon immer in ihm und sündigt gar nicht mehr, aber bei mir passiert manchmal noch das ein oder andere. Aber wenn du, wie bleibst du in ihm? Das ist ja eigentlich nur das, was du hinbekommen musst. Und ich habe da heute, hat mir Gott gezeigt, ich glaube, das Einzige ist Vertrauen. Weil der einzige Grund, rauszugehen, ist ja, wenn du nicht vertraust, dass du in ihm alles hast, dass in ihm alles da ist. Das heißt, wenn du einfach nur vertraust, hey, ich habe hier alles, ich bin in ihm, er hat alles für mich, Gott liebt mich, Gott meint es gut mit mir, weil das dann auch immer, ja, meint das wirklich gut, das ist dann immer so das, wo man oft rausfliegt oder wo man dann irgendwas denkt, was man erkannt hat, was Gottes Wille ist, was Gottes Plan ist, und dann tritt es nicht so ein oder es sieht nicht so danach aus. Ja, sagst du dann, okay, vielleicht hat Gott einen größeren Plan und ich verstehe den nur nicht, oder sagst du dir dann, ja, okay, vielleicht sollte ich es irgendwie auf doch wieder im Fleisch versuchen. Weil, ich weiß nicht, ich habe dann, also es ist manchmal, man sieht es halt manchmal, kenne ich so, sieht man sich nicht so das große Bild und dann denkt man, ja, das muss jetzt der Wille Gottes sein. Und ist es dann irgendwie nicht und dann denkst du, ja, okay, was machst du dann? Und du kannst dann sagen, okay, ich bleibe in ihm und ich vertraue, irgendwie wird Gott das führen, dass es das Beste ist. Oder du sagst halt, ich versuche selber und dann klappt es auch nicht und dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, dann vertraue ich jetzt halt wieder. Aber ich glaube, ist aber eigentlich am besten, du kannst eigentlich wirklich immer in ihm bleiben. Und wenn du das einfach, wenn das Klick macht, dass du weißt, hey, ich kann ihm vertrauen und er liebt mich und er meint es nur gut mit mir, dann wirst du das auch sehen, weil ich meine, Gott zeigt dir das dann auch. Also ich habe immer, als ich irgendwie gedacht habe, das ist jetzt Gottes Weg für mich und dann war es das nicht oder dann kam es anders raus. Und dann habe ich gesagt, ja okay, hat mal warum gefragt. Aber irgendwann gehst du dann dahin, dass du sagst, okay, ich vertraue dir jetzt, dass du den besten Plan für mich hast. Und meistens ist es bei mir dann so, dass Gott es auch direkt zeigt, ja hier so und so, vielleicht nicht die Details, aber du siehst auf einmal, stimmt, da ist ja mehr. Das ist, redet man manchmal im Englischen, redet man von, wenn man sagt, dass jemand irgendwas macht, was er nicht versteht, dann sagen sie, ja, der spielt fünfdimensionales Schach oder so, aber weiß ich nicht, ob das da, aber bei Gott ist es wirklich so, weißt du, der ist ja über diesem irdischen Bereich und wir sehen vielleicht das Irdische, diese zwei Dimensionen, drei Dimensionen, aber Gott sieht viel mehr Dimensionen und dann, wenn du dann das so dir mal vorstellst, du hast so ein Schachspiel mit endlich ganz vielen Dimensionen und du siehst halt nur die drei und Gott sieht da halt noch ein paar andere und dann denkst du, ja, warum zieht er den jetzt dahin? Da passiert doch dann irgendwas, kann doch dann das passieren und dann kommt doch das nicht zustande, aber dann kommt er aus der anderen Dimension oder irgendwie so. Also er sieht halt über dem Ganzen und wenn du auch im Geist wandelst, so merke ich oft, du siehst nicht unbedingt oder du verstehst vielleicht nicht unbedingt in deinem Verstand, aber du siehst, nee, der sieht ja viel weiter, der sieht ja viel größer. Und wenn du dann dir das anguckst, wie du eigentlich dachtest, dass du es willst, dann siehst du, ja, das wäre ja billig gewesen, das wäre lahm gewesen, das ist ja nichts. Und deswegen, ich glaube einfach, wenn wir in ihm bleiben, dann kommen wir auch nicht da vom Weg ab. Und wenn wir einfach vertrauen, hey, wir haben da alles, es ist alles, es gibt da nichts anderes. Und was ich dann auch merke, was oft einen rausbringen will, sind so Ablenkungen. Und das meistens sind es gar nicht mal so verkehrte Sachen oder Sachen, die jetzt nicht unbedingt von Grund auf schlecht sind. Also ist jetzt nicht, Teufel ist schon schlau, der weiß, okay, mit sowas, was ganz offensichtlich Sünde ist, kriegt er nicht aus der Reserve. Aber weißt du, so ein paar Sachen oder einfach so, keine Ahnung, man merkt es halt gerade viel, so politische Überlegungen, ja, und wie ist das und wie ist das und was ist da der Wille Gottes? Und weißt du, manches ist vielleicht gut, manches nicht, aber manches lenkt halt, ich merke es bei mir selber, das lenkt halt irgendwann nur ab. Du guckst dann irgendwo nur, ja, und jetzt muss das. Und irgendwann sagt Gott, ja, aber ich habe einen viel größeren Plan. Und ich glaube, man darf sich da wirklich nicht rausbringen lassen, weil der Teufel, der will immer nur ablenken. Der weiß, ich meine, ich denke, jeder von hier ist klar, ich gehe mit Jesus, bis zum Ende und so. Das heißt, der weiß, okay, dich hat er schon verloren. So. Das weiß der auch zum Teil. Aber er denkt, okay, wenn ich dich ablenke, dann kannst du keine Leute mitziehen. Dann wirst du dich da irgendwo in eine Richtung gehen und dich damit beschäftigen und dann kommt halt, dann erfüllst du deine Bestimmung eigentlich nicht. Und Sünde ist ja echt Zielverfehlung. Das heißt, das ist ja gerade das, dass er dich vom Ziel ablenkt. Und was ich dann auch so gesehen, oder kürzlich habe ich das gehört, so über den Kalten Krieg, und da ging es anscheinend auch darum, dass der dadurch gewonnen wurde quasi, dass die Amerikaner immer die Lufthoheit hatten. Also das war das, was am Ende es entschieden hat. Die hatten immer, die haben nie die Lufthoheit verloren, die hatten immer die besten Flugzeuge und die beste Luftwaffe. Und eine Sache, die sie hatten, haben sie sich gedacht, ja, wir wollen ja wissen, was die anderen machen, und kannst ja nicht einfach über den russischen Boden fliegen, weil dann schießen die dich ab. Und haben sie aber gesagt, was, wenn wir einfach so hoch fliegen, dass wir gar nicht mehr auf ihrem Radar sind. Und haben die halt richtig viel Forschung betrieben, dass sie da wirklich so hoch geflogen waren, am Ende war das schon fast im Weltall, wo die geflogen sind, dass die einfach so hoch sind, dass in dem Moment, wo die Russen gesehen haben, hey, da ist ja was, waren sie schon direkt drüber und schon über alle Berge und so. Und da oben ist ja auch die Luft viel dünner, weißt du, da oben ist viel weniger Ablenkung, da hast du wahrscheinlich gar nichts mehr gesehen und auch sind dir keine Flugzeuge entgegengekommen, da ist nichts an Ablenkung, weißt du, und ich glaube, es ist auch im Geist müssen wir wirklich ganz oben fliegen. Und dann sind wir ganz oben, und eine interessante Sache gab es noch bei diesen Flugzeugen, die sind dann halt so hoch und auch müssen dann so schnell sein, dass das Material so warm wird, dass sich das ganz bedeutend ausdehnt. Und deswegen hat man die so gebaut, dass die quasi zu eng waren, wenn du gestartet bist, und erst wenn du oben warst, sich das voll ausgedehnt hat. Und weißt du, ich meine deswegen, wenn du dich manchmal in der Welt irgendwie und hier nicht im Geist bist, dann fühlst du dich wie irgendwie eingeengt, wie eingequetscht, weil du einfach nicht dafür geschaffen bist. Du bist geschaffen, da drüber zu fliegen, über dem Allen zu gehen, und deswegen geh einfach in den Geist und dann kommt einfach auch dieser Freiraum, für den du geschaffen bist. Amen. Amen. Amen dazu. Wir leben im Geist, Halleluja. Und wir leben kompromisslos im Geist, Halleluja. Mich hat das so geprägt, ich glaube, Christian hat mal drüber gepredigt, wie wir einfach kompromisslos sind in all diesen Sachen. Wenn der Teufel uns angreift, wenn er kommt mit Lügen und mit Symptomen oder mit Angst und was auch immer, dass wir die Sachen im Keim praktisch gleich ersticken. Dass wir kompromisslos sagen, nein, nicht mit mir, das gehört nicht zu mir. Amen. Halleluja. Weil ich habe das heute Morgen auch wieder so erlebt gehabt, weil das war auch, ich glaube, vor ein paar Wochen, da hatte Christian wiederum ein Wort der Erkenntnis für Gelenkeschmerzen während der Überleitung. Und da habe ich mich auch ausgestreckt, weil ich über Wochen schon Schmerzen hatte in meinen Fingern. Und da wurde ich dann geheilt, Halleluja. Und hatte seitdem keine Gelenkschmerzen mehr. Und wie gesagt, das ist ein paar Wochen schon her, und heute Morgen wollte es dann wieder kommen. So zuerst in der einen Hand und dann in der anderen Hand, Halleluja. Aber Gott, Halleluja. Aber wir sind kompromisslos, Amen. Wir ersticken diese Sachen im Keim, sobald er kommt mit dieser Lüge, sobald er kommt mit Symptomen und dir irgendetwas verkaufen will. Ich glaube, Teal Osborne oder einer von diesen Männern Gottes hat gesagt, das ist der Teufel, der kommt halt und präsentiert so sein ganzes Zeug, was er so hat, und guckt halt, ob du dir was nimmst oder nicht. Halleluja, wir sagen nein, das gehört nicht zu uns. Wir sind da ganz kompromisslos und ganz einseitig. Sobald er kommt mit irgendein billiges Angebot, nein, das gehört nicht zu uns. Halleluja. Und ich weiß gar nicht, wann es weggegangen ist, aber ich habe keine Schmerzen. Halleluja. Gott ist so gut. Gott ist so gut. Gott ist so gut und sein Wort funktioniert. Halleluja. Der Jakobus schreibt in Jakobus 1, dass wir Täter des Wortes sein sollen und nicht nur Hörer. Und Amen. Und wir sind Täter des Wortes. Amen. Halleluja. Wir haben so viele Sachen heute schon hier gehört. Und wann auch immer du hier bist, hörst du so starke Sachen. Und die Sache ist halt die. in solchen Treffen, in solchen Gottesdiensten und so, ist natürlich, ist die Atmosphäre vollgepackt mit Glauben und mit Liebe und mit Wundern und die Herrlichkeit des Herrn durchdringt alles, Halleluja. Und du hörst Sachen und du weißt, der Größere ist in mir und der Stärkere ist in uns und wir leben siegreich, Halleluja. Und all die Sachen und du wirst richtig aufgepumpt und könntest am besten rausgehen und Bäume rausreißen und so, Halleluja. Aber die Sache ist dann halt, am nächsten Morgen oder am übernächsten Morgen, wenn man dann aufwacht mit, keine Ahnung, mit einer verstopften Nase oder einem dicken Kopf oder was auch immer, weißt du wie? Jakobus sagt hier, seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Denn wer nur Hörer des Wortes ist und nicht Täter, der gleicht einem Mann, der sein natürliches Angesicht im Spiegel anschaut, er betrachtet sich und läuft davon und hat bald vergessen, wie es gestaltet war. Das wollen wir ja nicht. Wenn wir in den Spiegel gehen, dann wollen wir sicher gehen, dass die Frisur sitzt, bis wir hier sind und bis wir fertig gepredigt haben und so. Halleluja. Und nicht, dass wir uns anschauen und nachher, ja, hatte ich jetzt Antennen oder nicht? Auf jeden Fall, die Sache ist halt, die guten, starken Worte, die du hier bekommst, das Wichtige daran ist, dass wir gehen und es danach umsetzen. Amen. Dass wir gehen und es umsetzen. Dass wenn der Teufel kommt mit seinem billigen Angebot, dass wir sofort wissen, nein, das gehört nicht zu mir. Das gehört nicht zu mir. Das brauche ich nicht. Halleluja. Und ihn wieder in seine Schranken verweisen. Amen. Halleluja. Wer aber hineinschaut in das vollkommene Gesetz der Freiheit und darin bleibt, dieser Mensch, der kein vergesslicher Hörer, sondern ein wirklicher Täter ist, wird glückselig sein in seinem Tun. Halleluja. Er wird gesegnet sein in seinem Tun. Er wird erfolgreich sein. Halleluja. Weil du ein Täter des Wortes bist, wirst du erfolgreich sein, sodass, wenn der Teufel irgendwie probiert, was auch immer, dir anzudrehen, du wirst erfolgreich sein und das erfolgreich abwimmeln. Amen. Halleluja. Und das nicht nur morgen, sondern auch übermorgen und die ganze Woche, so wie wir es immer proklamieren. Halleluja. Halleluja. Weil Jesus hat es so beschrieben im Gleichnis von diesen zwei, von den zwei Baumeistern. Und zwar in Matthäus 7 können wir das lesen. Da sagt er, ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Und die Sache ist hier, das wird ja oft verwendet, dass wir sind gegründet auf diesem Felsen, auf das Wort Gottes und wir sind fest gegründet, haben unser Haus gebaut auf dem Wort Gottes, auf diesem Felsen. Aber die Sache ist hier, dass Jesus ja, und das ist auch alles richtig, die Sache ist nur, dass Jesus sagt hier nicht nur, dass wir das Wort Gottes haben oder dass wir das Wort haben, sondern da ist ein kleiner Unterschied und zwar sagt er, jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an dieses Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf dem Felsen gegründet. Amen. Weil hier kommt nämlich der zweite, der dumme oder törichte Baumeister. Und Jesus sagt da, jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut. Weißt du, also der hat die Worte auch gehört. Amen. Also der hat die Worte auch gehört, er hat es halt nicht angewandt. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und ein bisschen Angst gesät wurde oder ein Symptom versucht sich breit zu machen oder der Teufel mit irgendwelchen Lügen kommt oder mit Verdammnis kommt oder was auch immer, wenn all die Sachen kommen, dann heißt es hier, da stürzte es ein und sein Einsturz war gewaltig. Halleluja. Aber wir sind Leute, die, wir sind nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes. Das heißt, wenn wir rausgehen in die Welt, das heißt, wenn wir solche Erweckungsabende und Gottesdienste verlassen, das heißt, wenn wir da rausgehen und vollgepumpt sind und Tage später oder wann auch immer es sich plötzlich nicht mehr alles so heftig anfühlt oder wenn alles plötzlich gar nicht mal so aussieht und man mit einem dicken Kopf aufwacht oder wenn Schmerzen zurückkommen oder was auch immer, dass wir festgegründet gesendet sind und wissen, was haben wir gehört? Was hat er gesagt? Was hat Gott gesagt? Und dann packen wir aus, was wir gelernt haben. Halleluja. Dann tun wir, was wir gehört haben. Wir tun und wir sprechen. Halleluja. Und geben den Befehl. Und es funktioniert, weil wir es tun. Und der Unterschied war ja hier einfach nur, dass der eine ist, dass beides gehört haben, aber einer hat es getan und der andere nicht. Der war einfach nicht kompromisslos genug, sondern hat halt auch mal was akzeptiert oder es nicht gleich ganz am Anfang angepackt. Weißt du wie? Weil wir kennen ja, wie der Teufel drauf ist, weil wenn du ihm einen kleinen Finger gibst, dann will er die ganze Hand. Das ist ganz normal, das kennen wir ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir all diese Sachen, dass wir Täter des Wortes sind und all diese Sachen im Keim ersticken, weißt du, und sofort loslegen und uns nicht mit weniger zufrieden zu geben, als dass die Sachen sofort weichen und dass es aufhört in dem Namen Jesus. Amen. Halleluja. Und so können wir auch im Sieg wandeln, so können wir weitergehen. Und so haben wir den Sieg und können den Sieg auch jeden Tag haben, können den Sieg jeden Tag leben, Halleluja, können in göttlicher Gesundheit leben, können erfolgreich leben, Halleluja, Halleluja, weil der Feind ist unter unseren Füßen, Amen, er ist unter unseren Füßen. Und wie Pastorin Irina das öfter sagt, dass manchmal probiert er vielleicht rauszugucken oder was auch immer und dann müssen wir ihn halt dran erinnern, Amen. Aber sobald wir ihn dran erinnert haben, sind wir welche, die das Wort Gottes tun, die das ausführen und die ihren Stand einnehmen und ihn dran erinnern, wo er eigentlich hingehört. Und da muss er auch gehen. Halleluja. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. Sag's einfach laut. Ich bin nicht nur Hörer. Ich bin auch ein Täter des Wortes. Und lebe deshalb siegreich. Amen. Halleluja. Halleluja. Geht's euch gut? Halleluja. Preist den Herrn. Ja, lass uns bei Jesus die Ehre geben für alle diese wunderbaren, starken Worte, auf die du dich stellen kannst und die du für dich nehmen kannst und wo du sagen kannst, jawohl, das gehört mir. Also du musst dir immer mal wieder bewusst machen, das ist eine gesunde Übung, dir immer mal wieder bewusst zu machen, was du alles hast, was dir alles gehört. Ja, ich habe mitbekommen, Irina hat am Sonntag eine Bibelstelle verwendet und ich habe gar nicht realisiert, dass sie diese Bibelstelle hatte, aber heute, als ich für heute Abend gebetet habe, kam mir genau diese Bibelstelle und zwar in der gleichen Übersetzung, in der sie vorgelesen hat am Sonntag. Ich habe das erst hinterher realisiert und zwar diese Bibelstelle aus 1. Johannes 3, Vers 1, erweiterte Übersetzung, wo es heißt, seht, was für eine unglaubliche Qualität von Liebe uns der Vater gegeben, gezeigt und verliehen hat, dass es uns erlaubt sein sollte, als Kinder Gottes genannt und gezählt zu werden. Und es ist so. Amen. Mit anderen Worten, Johannes sagt, schaut mal, was für ein gewaltiges Vorrecht darin besteht, ein Kind Gottes zu sein. Macht euch immer wieder bewusst, was für ein gewaltiges Vorrecht es ist, ein Kind Gottes zu sein. Also das sagt sie manchmal so schnell religiös, Kind Gottes, ja, wir sind alle Kinder Gottes, ja, liebe Brüder und Schwestern und so weiter und so fort. Aber weißt du, was heißt das? Ein Kind Gottes, und zwar nicht ein Adoptivkind, sondern ein echtes Kind Gottes, durch Christus aus Gott geboren, Geist aus Gott. Das heißt, du hast dieselbe DNA wie Gott. Du bist nicht mehr ein normaler Mensch, wie jeder andere auf dieser Welt, sondern du bist ein Sohn oder eine Tochter Gottes. Du bist in derselben Wesensklasse wie Gott. Amen. Weißt du, allein schon deswegen musst du glauben, dass Söhne und Töchter Gottes klasse sind. Sag mal zu irgendjemandem, du bist klasse. Ja, und zwar, weißt du, und sagt zu ihm, du bist nicht nur Weltklasse. Weltklasse ist zu wenig für dich, weil es ist ja die Welt. Sondern du bist in der Klasse Gottes. Du bist in der Wesensklasse Gottes. Du hast dieselbe DNA wie Gott. Weißt du, allein dafür kannst du schon den ganzen Tag danken. Das ist der Hammer. Amen. Du bist ein Erbe Gottes, weil du dieselbe DNA hast. Wenn es ans Erben geht, kannst du beweisen, ich bin ein Kind. Amen. Und wie es vom irdischen Richter sogar ist, weißt du, wenn jemand stirbt und vererbt was und du bist das Kind von dem, der gestorben ist und der hat aber in seinem Testament dich enterbt, dann wirst du trotzdem sogar in dem Fall, und Gott enterbt dich ja nicht, aber sogar in dem Fall kannst du zum Gericht gehen und kannst sagen und nachweisen, schauen Sie mal, ich bin ein Sohn oder ich bin eine Tochter und dann kriegst du deinen Pflichtteil. Amen. Und weißt du, und Gott enterbt niemand. Sondern durch Jesus hast du die gleiche DNA wie er und er stellt sich zu dir. Seht, welch eine unglaubliche Qualität von Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes sein sollen und wir sind es. Dieselbe DNA wie Gott. Das heißt, Gott ist nicht nur in dir und das ist total entscheidend und wichtig, Gott ist in dir. Aber weißt du, es ist auch die Realität, wenn Gott in dir ist, dann ist Gott auch mit dir. Dann ist seine Gunst auf dir. Und wo immer du hinkommst, kommt Gott mit dir hin. Und wo immer du hinkommst, kommt seine Gunst mit dir hin. Und wo immer du hinkommst, sind göttliche Auswirkungen die Folge. Also du musst es nur realisieren. Du musst dir das nur bewusst machen. Ich bin ein Günstling Gottes. Halleluja. Also einem Günstling Gottes können die Dinge auf die Dauer nur gelingen. Und natürlich, Gott hat auch seine Erziehungsmethoden und seine Formungsmethoden und seine Reinigungsmethoden. Und ja, es heißt ja auch im Wort im Hebräer 12, wen Gott liebt, den erzieht er auch. Ja, natürlich, und er benutzt alles dazu. Er benutzt Umstände, er benutzt Schwierigkeiten, durch die du durchgehst. Nicht, dass er die schickt, aber du gehst da durch, einfach weil du selber noch einfach Vollkommnung brauchst und weil du selber noch verändert werden musst, gehst du durch diese Dinge durch. Aber du kannst immer wissen, egal durch was du durchgehst, egal wie deine Umstände momentan sind, und viele Menschen im Land und viele Menschen in der westlichen Welt und ganz überall auf der Welt leiden momentan an diesen Umständen und an diesen Situationen. Sie leiden wirtschaftlich, sie leiden seelisch, sie leiden wie an unterschiedlichen Art und Weisen, leiden sie einfach unter dieser Situation. Aber ich sage dir, Gott ist mit dir, die Gunst Gottes, wenn du ein Kind Gottes bist, die Gunst Gottes ist auf dir und das ist die Garantie, dass am Ende sich immer seine Herrlichkeit und sein Sieg und seine Gunst durchsetzen wird. Amen. Und dass du am Ende nichts anderes sein kannst als gesegnet. Halleluja, weil du ein Günstling Gottes bist. Er hat seine Hand auf dich gelegt. Seht, welch unglaubliche Qualität von Liebe uns der Vater gegeben hat. Weißt du, dass du ein Kind Gottes heißen sollst, das heißt, du bist ein Günstling Gottes. Der Vater steht hinter dir und er sagt dir in jeder Situation, den bringe ich durch und den bringe ich nach vorne und der wird nur immer aufwärts steigen und er wird nicht hinuntersinken. Vielleicht wird er zwischendurch sich mal so fühlen, wie wenn er hinuntersinkt, aber auf die Dauer wird er nur immer aufwärts steigen, weil vielleicht wird er zwischendurch mal geformt, vielleicht wird er zwischendurch mal verändert, vielleicht wird er zwischendurch mal herausgefordert, aber unterm Strich geht die Kurve immer nach oben. Halleluja. Amen. Nur immer aufwärts und nicht hinunter. Halleluja. Weißt du, dieselbe Gunst, die auf Jesus war, ist auf dir. Amen. Weißt du, Jesus hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir. Und dann hat er verschiedene Dinge aufgezählt, wofür der Geist des Herrn auf ihm ist, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkünden, Gefangenen Freiheit auszurufen, Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagenen in Freiheit hinzusenden. Und dann zum Schluss sagt er, und auszurufen das Jahr der Gunst Gottes. Amen. Also mit Jesus kam die Gunst Gottes in diese Welt. Bevor Jesus kam, war die Welt in ihrem Heidentum und in ihrer Gottlosigkeit und in ihrer Gottesferne hoffnungslos gefangen und letztendlich hat nichts funktioniert. Sie haben Kriege geführt, sie haben alle möglichen Dinge gemacht, aber am Ende, weißt du, war es immer doch wieder nur grausam. Amen. Aber mit Jesus kam die Gunst Gottes in diese Welt. Die brach die Gunst Gottes in diese Welt ein. Und Menschen begannen zu Trägern dieser Gunst zu werden. Und bis heute hat die Zahl derer, die die Gunst Gottes auf sich tragen, permanent zugenommen. Am Anfang waren es 3000 am ersten Tag an Pfingsten. Heute sind es Hunderte von Millionen von Söhnen und Töchtern Gottes auf der ganzen Welt. Und wenn ihnen allen bewusst wäre schon, was noch nicht der Fall ist, aber es kommt, wenn ihnen allen schon bewusst wäre, was für ein gewaltiges Vorrecht es tatsächlich ist, dass sie die DNA Gottes haben, dass sie Kinder Gottes sind und dass die Gunst Gottes auf ihnen ist, also dann wäre die ganze Welt noch mehr schon durchdrungen, auch im Sichtbaren, von dieser Realität der Gunst Gottes. Aber es beginnt in deinem Leben. Sag mal, ich bin ein Günstling. Weißt du, ein Günstling, das ist einer, der einfach immer Gunst hat. Das ist einer, der bekommt, was er will. Ein Günstling ist einer, der offene Türen hat. Ein Günstling ist einer, bei dem die Leute sagen, oh, warum funktioniert das bei dem? Warum bei mir nicht? Die Wahrheit ist, es kann bei dir genauso funktionieren, bei jedem Einzelnen, der sich nicht als Günstling Gottes fühlt, es kann genauso funktionieren. In dem Moment, wo du Jesus in dein Leben aufnimmst, wo du Ja sagst zu Jesus, wo du diesen Weg gehst, einfach der Sohnschaft. Ja? Wir haben nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern den Geist der Sohnschaft haben wir empfangen, indem wir rufen, Abba Vater. Also in dem Moment, wo du dich entscheidest, in diesen Geist der Sohnschaft zu gehen, wird sich die Gunst Gottes unweigerlich früher oder später durchsetzen. Manchmal dauert es in bestimmten Bereichen deines Lebens länger, als du vielleicht dachtest. Aber ich sage dir, am Ende setzt sich die Gunst Gottes durch. Und ich sage dir, wer zuletzt lacht, lacht am besten und am anhaltendsten. Ja, weil wenn es Ende ist und du lachst dann, dann heißt es ja, dass du in alle Ewigkeit lachst. Nur am Anfang lachen, aber am Ende nicht lachen, ist nicht so gut. Deswegen, wer zuletzt lacht, lacht am besten. Halleluja. Preis den Herrn. Und mit der Gunst Gottes hast du die Liebe Gottes mit dir. Hast du die Liebe deines Vaters mit dir. Hast du, weißt du, es heißt in einer Bibelstelle, heißt es, dass Gott uns mit seinen Augen leiten möchte. Also seine Liebe möchte dich leiten mit seinen Augen. Weißt du, er sieht dich, er sieht jeden Einzelnen hier heute Abend, der hier live dabei ist, jeder Einzelne, der über Livestream zuschaut, er sieht dich. Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit und er will dich leiten mit den Augen seiner Liebe. Halleluja, weil du sein kostbarer Sohn, seine kostbare Tochter bist. Er leitet dich, weißt du, oh. Weißt du, er leitet dich, er leitet dich selbst dann, wenn du gar nicht verstehst und siehst, wie er dich leitet. Amen. Er leitet dich. Halleluja. Er leitet dich, Henry. Er leitet dich. Halleluja. Er leitet dich. Du kannst so sicher sein, weil Gott hat seine Hand auf dich gelegt. Du bist sein geliebter Sohn. Er ist mit dir. Er ist für dich. Da kann nichts passieren. Da kann nichts schiefgehen. Amen. Sag mal, bei mir kann nichts schiefgehen. Natürlich musst du deine Autorität auch wahrnehmen als Sohn. Und das hast du ja gehört, den ganzen Abend wurde dir ja ständig gesagt. Ja, hier, wehret den Anfängen, ja, mit dem Teufel hier. Ja. Und du weißt ja, wo er hingehört. Unter deinen Füßen. Schau mal nochmal kurz auf deine Schuhsohle, ob er da ist. Hm, ob er da schön klebt. Halleluja. Und dann tritt nochmal drauf. Halleluja. Amen. Aber du kannst sicher sein. Du kannst sicher sein, wenn du dir bewusst machst, wer du bist, was du hast, was Gott aus dir gemacht hat, dann kannst du sicher sein. Am Ende bist du der Gewinner. Halleluja. Du hast gut lachen. Amen. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Die, die wissen, was sie haben in Gott, haben immer gut lachen. Halleluja. Je länger, je mehr übrigens. Also je länger ich lebe, umso mehr habe ich zu lachen. Amen. Ja, weil umso mehr wird dir bewusst, weißt du, diese Versuche des Teufels. Er ist der ewige Versucher. Er ist verdammt, es immer nur zu versuchen bei dir. Er ist ein Versucher. Er ist nicht ein Gewinner. Er ist nicht ein Sieger. Er ist nicht einer, der es schafft, sondern er versucht es immer nur. Amen. Aber du beendest seine Versuche ziemlich schnell. Ja, es ist so, wieder, ich glaube, der Josef hat es gesagt, während den Anfängen. Amen. Ja, das ist wie, weißt du, es ist wie bei einer Katze zum Beispiel. Wir haben öfters eine Katze bei uns zu Besuch. Ja. Und wenn wir am Esstisch sitzen und essen, dann gibt es immer einen Versuch der Katze. Und der Versuch ist, vorne auf unseren Schoß zu springen, sodass sie direkt mit der Schnauze am Teller ist. Das ist der Versuch. Und wir wissen genau, in dem Moment, wo wir sitzen dann immer so am Tisch, ja? Weil wir wissen, in dem Moment, wo wir hier ein bisschen einen Spalt lassen, bumm, sitzt die Katze da. Solange wir so sitzen, er probiert es auf der einen Seite, er schaut auf der einen Seite, kann ich da hochspringen? Mache ich so. Sag mir, okay, kommt auf die andere Seite, mache ich wieder so. Jetzt probiert er zweimal, dreimal, irgendwann merkt er, okay, die einzige Chance ist, was mir noch bleibt, ist, okay, ich kann auf den Stuhl hochspringen, aber ich muss hinter seinen Rücken springen. Und das ist da, wo ich ihn haben will. Weil da kommt er nicht nach vorne zum Teller. Da darf er von mir aus sitzen, hinter meinem Rücken. Ja. Aber nicht vorne am Teller, weil sonst hast du ein Problem, dann kannst du nicht mehr essen, dann bist du die ganze Zeit beschäftigt, die Katze fernzuhalten. Amen. Und das ist genau der Punkt. Du darfst dem Teufel keinen Spalt lassen. In dem Moment, wo du ihm den Spalt lässt, springt er rein und dann hast du das Problem. Ja, und du kannst sagen, ja, und weißt du, und dann die Katze, die schaut dich dann so freundlich an, so arm, sagt, will dich dazu bringen, dass du nur einen Moment mal ein bisschen weich bist. Aber dann hast du das Problem. Und genauso so, der Teufel, gut, er schaut dich jetzt nicht arm an oder so, aber er sucht einfach den einen Moment, in dem du nachlässig bist, verstehst du? Und dann springt er rein und du lässt es nicht zu. Amen. Deswegen sagt Paulus, gebt dem Teufel keinen Raum, auch nicht einen Spalt. Amen. Aber wenn du das nicht tust, dann kannst du wissen, weißt du, egal wie die Situation aussieht, egal wie es ist, wo du gerade durchgehst, egal was momentan ist, du hast immer gut lachen, weil du weißt, am Ende setzt sich die Gunst Gottes auf deinem Leben durch. Halleluja. Sag mal, die Gunst Gottes ist auf meinem Leben und sie setzt sich durch. Egal wie die Situation momentan aussehen mag, ich weiß, sie setzt sich durch. Die Gunst Gottes setzt sich durch. Ich gebe dem Teufel keinen Raum, nicht einen Spalt. Gott ist mit mir. Und deshalb weiß ich, ich werde nur immer aufwärts steigen und nicht hinuntersinken. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Deine Wege sind gebahnt. Ich sage es dir. Du bist gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt und nichts und niemand kann dir das streitig machen. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ich freue mich übrigens auch, dass die Frau im Nachthemd sich gemeldet hat. Halleluja, das fand ich vorher das lustigste Wort. Ja, aber ich habe wirklich gedacht, okay, um 20 Uhr im Nachthemd, aber tatsächlich, die Frau mit dem Nachthemd hat sich gemeldet und hat geschrieben und hat gesagt, betrefft die Nachthemdfrau. Ist ja interessant, die E-Mail-Adresse beginnt mit glücklich in rosa. Interessant. Sie schreibt hier, hallo Pastor Georg, ich bin die Frau im Nachthemd. Immer wenn ich frei habe, mache ich nämlich einen Nachthemdtag. Und das Wort war, glaube ich, über die Freude am Herrn. Irgendwas war mit der Freude am Herrn, weil sie schreibt hier, die Freude am Herrn ist normalerweise wirklich und sichtbar meine Stärke, aber in den letzten Tagen versuchten Gedanken darüber, dass ich angeblich gerade nichts fürs Reich Gottes tue, sie mir wegzunehmen. Ich bin Gott total dankbar für sein Reden und seine Bestätigung. Ja, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Tausend Dank an euch. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Ja, weißt du, deswegen sei wirklich mutig, wenn Gott dir ein Wort gibt. Auch manchmal denkst du selber, Herr, komisch, passt es, kann es sein, 20 Uhr, Nachthemd, meine Güte. Weißt du, manchmal gibt Gott dir verrückte Worte und ermutigt dadurch Menschen auf übernatürliche Weise. Halleluja. Preis den Herrn. Halleluja. Jetzt wollen wir noch zusammen geben. Halleluja. Weißt du, aus diesem vollen Herzen, aus diesem Bewusstsein heraus, ich bin beschenkt, ich bin gesegnet. Weißt du, du bist ein großzügiger Geber, weil du gelernt hast, auch ein großzügiger Empfänger zu sein. Also welche Ernte, für welche Ernte glaubst du gerade Gott? Was, wo stehst du gerade? Was möchtest du von ihm empfangen? Indem du gibst, mach immer einen Kanal auch auf für das Empfangen. Es geht nie nur um das Geben, sondern es geht immer um das Geben und das Empfangen. Und manche Christen, die stellen immer nur auf Empfang, aber geben nie. Und andere Christen, die geben immer nur, aber vergessen zu empfangen. Und deswegen ist wichtig, was du, indem du gibst, stell auf Empfang. Gott hat eine gewaltige Ernte für dich heute Abend. Tu das, was er dir zeigt, sei ihm gehorsam. Du hast hier die Möglichkeit, einfach per Verpflichtungserklärung zu geben, wo du in den nächsten Tagen es überweist, oder in bar zu geben. Wenn du zuschaust über Livestream, kannst du per Überweisung, Kreditkarte oder PayPal geben. Tu einfach das, was er dir aufs Herz legt. Aber während du es gibst, einfach sei gleichzeitig voll auch im Empfangsmodus. Amen. Verbinde dein Saatkorn wirklich mit diesem großen Herzen zu empfangen. Wie viele von euch haben eine große Vision für ihr Leben? Halleluja. Oh, preist den Herrn. Wie viele von euch denken noch klein? Immer weniger, sag immer weniger. Ich sag dir ganz ehrlich, wir alle denken noch nicht groß genug. Mich eingeschlossen. Gott stretcht mich immer wieder und sagt, denk noch ein bisschen größer. Ich weiß noch, vor Jahren habe ich mal gebetet zum Beispiel und dachte, ich bete jetzt echt ein großes, starkes Gebet, das ist schon einige Jahre her, und habe gesagt, Herr, wenn ich eines Tages in den Himmel komme, lass wirklich Tausende von Menschen sein, die einfach mit mir in den Himmel kommen und die einfach durch den Dienst, den ich getan habe, einfach in den Himmel gekommen sind. Und sofort kam die Antwort Gottes und sagt, denke in Millionen. Amen. Halleluja. Weißt du, Gott stretcht dich immer nochmal eine Nummer größer. Halleluja. Also mach heute dein Empfangsgefäß weit, indem du gibst, weil du säst ein Saatkorn, und wer gibt, dem wird gegeben werden. Wer gibt, der wird empfangen. 30-fach, 60-fach, 100-fach. Also 30-fach, 60-fach, 100-fach. Ich würde empfehlen, auf 100-fach zu gehen. Amen. Also wirklich ein großzügiger Empfänger zu sein. Preist den Herrn. Also, ihr dürft die Eimer durchgeben und du tust es, was er dir zeigt. Halleluja. Und du wirst gesegnet sein in dem, was du tust. Halleluja. Ich wollte euch an der Stelle auch noch danken für eure Gebete für das letzte Wochenende. Ich war ja in Waldshut. Ich habe da am Samstag einen Herrlichkeits- und Wundergottesdienst gemacht und am Sonntag auch noch mal einen Herrlichkeitsgottesdienst. Und es war wirklich eine gewaltige Zeit in der Herrlichkeit Gottes. Die Gegenwart Gottes war stark. Am Samstag war Wundergottesdienst. Sind so viele starke Wunder passiert. Manche Sachen waren richtig beeindruckend. Zum Beispiel ein Mann, der noch nicht bekehrt war, das wusste ich aber nicht. Und ich habe ihn ausgerechnet nach vorne gerufen, als ich die Wunderwirkung demonstriert habe. Ja, und damit die Leute einfach erkennen, wie Wunderwirkung funktioniert. Und er kam nach vorne. Ich habe es hinterher erfahren, auch von der Pastorin. Sie kannte ihn, der war erst zweimal oder so im Gottesdienst gewesen mit seiner Familie. Seine Frau war schon ein paar Mal öfter da, aber war auch noch nicht bekehrt. Und er kam nach vorne und ich habe mit ihm die Heilungs- oder die Wunderwirkung demonstriert. Und ich habe sofort gespürt, als ich anfing, habe ich schon gemerkt, der glaubt es gar nicht, was ich mache. Ja, der ist so in der Haltung, ja, komm mal gucken, was der so drauf hat, was der jetzt macht. Ja. Und dann hat Gott an einer Stelle plötzlich, hat er wie durchgeschlagen bei ihm, und er hat plötzlich gemerkt, jetzt ist was passiert. Und plötzlich war er vollkommen verändert, weil er hat gemerkt, ja, jetzt ist wirklich was passiert. Ich weiß gar nicht mehr, was es genau war in dem Moment. Ich glaube, die Beine sind ausgewachsen oder irgendwas. Er hat jedenfalls was gemerkt und hat gesehen, wow, Gott wirkt. Und plötzlich war er wie ausgewechselt. Und ich bin mit ihm durch den Raum gerannt, und er hatte starke Rückenprobleme und Bewegungseinschränkungen, auch beim Laufen. Ich bin dann mit ihm durch den Raum gerannt. Er war vollkommen frei. Gott hat ihn vollkommen schmerzfrei gemacht und seine Rückenprobleme und so weiter gelöst. Und am Ende kam er mit seiner ganzen Familie nach vorne beim Bekehrungsaufruf. Und ich habe den Neubekehrten die Hände aufgelegt, und er war der Erste, der unter der Kraft Gottes nach hinten fiel und seine ganze Familie mitgerissen hat. Halleluja. Preist den Herrn. Und das ist wirklich übernatürlich, wenn jemand, der die Kraft Gottes noch gar nicht kennt, so von der Kraft Gottes einfach nach hinten geworfen wird, und der hatte sicher das nicht vor, als er kam. Aber Gott hat ihn berührt. Dann war eine Nonne da. Das wusste ich auch nicht, dass es eine Nonne war. Das hat mir auch hinterher die Pastorin erzählt. Aber es war eine Nonne da. Sie hatte nicht die Nonnentracht, weil sie gehört zu einem Orden, wo man nicht immer draußen ist, nicht unbedingt die Tracht tragen muss. Aber es ist eine Nonne. Und sie hat bezeugt, dass sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten, sie hatte starke Schmerzen an ganz unterschiedlichen Stellen des Körpers. Und sie hat bezeugt, dass sie zum ersten Mal seit Jahrzehnten völlig frei von Schmerzen ist. Das ist nicht wunderbar? Halleluja. Preis werden viele andere, ich glaube es waren 18 Leute, die bezeugt haben, dass sie ein Wunder erlebt haben, allein am Samstag. Und Sonntagmorgen war dann eine starke Zuteilung und Kraftzuteilungsgottesdienst, ganz, ganz starke Präsenz Gottes, ein Wehen des Geistes im ganzen Raum. Die Leute haben starke Zuteilungen empfangen am Ende. Und es war einfach, ja, Begegnung von Angesicht zu Angesicht, kann ich sagen. Auch nochmal Bekehrungen und so. Es war einfach eine gewaltige Zeit. Halleluja. Gebt mal Jesus die Ehre. Einmal für das, was er tut, auch an anderen Orten. Preist den Herrn. Und jetzt segnen wir noch die Sammlung und dann gebe ich euch noch die Ansagen weiter. Halleluja. Danke, Vater, für jeden Geber, Herr. Aber Herr, ich bete, dass jeder großzügige Geber ein mindestens genauso großzügiger Empfänger ist, Herr. Und heute Abend wirklich empfängt. Mach mal deine Arme weit auf und sag einfach, ich empfange eine Ernte. Und zwar 30-fach, 60-fach und 100-fach. Danke, Vater, dass du im Geben nicht zu übertreffen bist. Dafür gebe ich dir alle Ehre. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn. Ja, gib mir Jesus die Ehre. Halleluja. Preist den Herrn. Jetzt am Donnerstag haben wir um 17.30 Uhr hier im Gebetsraum, treffen sich alle, die mit der Manuela auf Schatzsuche gehen möchten. Ja, wo ist die Manuela? Ich habe sie vor. Genau. Mit Manuela auf Schatzsuche, das heißt Worte der Erkenntnis für Menschen, die ihnen dann draußen begegnen, im Einkaufszentrum und so weiter, dann Gespräche mit denen. Einfach Gott zeigt übernatürlich Menschen und die werden dann zu Jesus geführt. Also 17.30 Uhr, Manuela erklärt euch, wie es geht. 17.30 Uhr Treffen im Gebetsraum zur Schatzsuche. Und dann haben wir am Donnerstag um 19.30 Uhr wieder unsere Glory Life Schule für übernatürliche Weltveränderer hier im Zentrum. Das wird auch wieder gewaltig werden. Seid möglichst live mit dabei. Ihr könnt euch ja noch anmelden, wenn ihr noch nicht in der Glory Life Schule angemeldet seid. Es ist ja immer zum neuen Monat kann man einsteigen. Also zum Februar kannst du einsteigen. Du kannst dich noch anmelden. Am Donnerstag ist ja der erste Donnerstag in diesem Monat. Das heißt, du kannst dich noch anmelden zur Schule. Das Formular liegt am Infotisch aus. Oder wenn du Livestream zuschaust, kannst du auf die Homepage gehen, schule.glorylife.net, und dann kannst du dich dort noch anmelden und dann bist du dabei ab Februar. Am Freitag um 14 Uhr findet die Beerdigung von Anita Brütting auf dem Friedhof in Kusserding statt mit Irina und mir. Ihr seid alle herzlich eingeladen. In der Kapelle selber haben 30 Personen Platz, also seid frühzeitig da, um einen Platz zu bekommen. Ansonsten könnt ihr natürlich die Beerdigung von draußen verfolgen und dann nachher natürlich trotzdem mit zum Grab gehen. Genau, wollen wir einfach die Anita gebührend verabschieden in den Himmel. Halleluja. Preist den Herrn. Am Sonntag, 10 Uhr, Herrlichkeitsgottesdienst mit Kindersegnung. Ja, sind, glaube ich, inzwischen 4 Kinder angemeldet zur Kindersegnung. Wenn jemand noch sein Kind anmelden möchte zur Kindersegnung, meldet euch einfach noch im Zentrum unter info@glorylife.de. Im Anschluss an den Gottesdienst ist auch Heilungsdienst. Parallel zum Gottesdienst ist Kindergottesdienst für alle Kinder jetzt von 0 bis 16 Jahren in 4 Gruppen. Lad deine Freunde, deine Bekannte, Verwandte zu diesem Gottesdienst ein. Und außerdem findet im Anschluss an den Gottesdienst, also circa eine halbe Stunde danach, Ende des Gottesdienstes, ein Glory House Leitertreffen hier im Hauptsaal des Glory Life Zentrums statt. Wir werden dann hinten die Wand dann zumachen und dann ist hier Glory House Leitertreffen. Und nächsten Dienstag ab 19 Uhr Glory Häuser, Mini-Gottesdienste an verschiedenen Orten der Region und natürlich darüber hinaus im ganzen deutschsprachigen Raum. Auch unter dem Lockdown und Sperrstunde können die als Live-Treffen stattfinden, da es kirchliche Veranstaltungen mit Infektionsschutzkonzept sind. Liste der Glory Häuser findest du am Welcome-Tisch oder im Internet auf glorylife.de. www.abraham-mittelstand.de. Das ist eine gewaltige Sache. Ich glaube, gerade in dieser Zeit ist so wichtig, weißt du, dass wir Beziehung halten, dass wir Kontakt halten, dass wir uns treffen, auch in diesen kleinen Runden, sei es jetzt Gloryhäuser oder Dienstgruppen, aber einfach, dass jeder wirklich auch angedockt ist, wirklich an persönliche Gemeinschaft auch. Außerdem werden wir bald wieder eine Taufe haben, weil schon die ersten Anmeldungen wieder für die Taufe eingegangen sind. Wenn du dich noch taufen lassen möchtest, wenn du noch nicht getauft bist als Gläubiger, dann schick uns einfach deine Anmeldung so schnell wie möglich und dann werden wir bald dann mit denen, die sich angemeldet haben, auch den Termin endgültig festlegen. Und dann für die Konferenz nächste Woche, Ende nächster Woche, Freitag, Samstag, Sonntag, suchen wir noch private Übernachtungsmöglichkeiten. Wenn du da eine Möglichkeit hast, dann wende dich einfach an Astrid im Zentrum, info@glorylife.de. Okay, gut. Sonstige Informationen im Aufbruch, auf der Website oder natürlich über unsere Leiter. Und dann werden noch eingeblendet die Zeiten für Beratung und Gebet. Und außerdem die E-Mail-Adresse für den Besuchsdienst @glorylife.de. Wenn jemand krank ist oder einfach einen persönlichen Besuch braucht, dann wendet euch einfach an diese E-Mail-Adresse. Okay, gut. Preist den Herrn. Jetzt sag noch zu deinem Nachbarn zum Schluss. Du bist gesegnet. Mit jedem geistlichen Segen, der in der himmlischen Welt ist. Gott ist mit dir. Und wenn er mit dir ist, wer kann dann gegen dich sein? Wenn er seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, wird er dir doch wohl mit ihm auch alles schenken. Das glaubst du. Und so gehst du. Und du gibst dem Teufel keinen Raum. In deinen Gedanken, in deinen Worten und in deinen Umständen. Du stehst fest auf dem Wort. Du hast es gehört und du tust es. Und zwar heute und morgen und die ganze Woche und bis zur Entrückung. In Jesu Namen. Amen. Halleluja. Habt den besten Abend. Kommt gut nach Hause, ihr seid gesegnet. Am Donnerstag, wie gesagt, geht's weiter. Die beste Zeit bis dahin. Halleluja, Gott ist gut. Amen. Preist den Herrn. Wuhu. Wer zuletzt lacht, lacht am besten. Halleluja.